Tief Uiuiui. unten in den Katakomben des Reichstags, wo die Wiedergänger umherstreifen, da hört man sie noch manchmal. Namen wie Wehner, Brandt oder Schmidt. Aber was heute als SPD an der Oberfläche herumläuft, scheint mir mehr wie eine leere Hülle. Guten Abend. Die Weltraum auf. Schönen guten Abend, hallo. Ja, hi. Guten Abend. Gemütlicher Pathos am Anfang. Also, hallo liebe Kinder da draußen. Wir haben uns heute versammelt, um über eine ehemalige Volkspartei zu sprechen. Und der taffe Cookie will uns die näher bringen. Und wir haben Fragen an den taffen Cookie über die SPD. Und ich weiß nicht. Und ich habe auch gleich eine Gegenfrage. Was soll dieser quadratische Fleck da auf diesem Bild, was wir da gerade sehen? Quadratischer Fleck? Flecken. Links oben, der mit dem Buchstaben. Der Fleck. Ja, das ist mir vorhin bei der Recherche zu dieser Sendung aufgefallen, dass irgendwie die Kampagne der SPD genauso aussieht wie die A Day Without a Woman Kampagne, die wiederum aber verständlicherweise, weil die kommt vom feministischen Netzwerk, aussieht wie die Kampagne vom feministischen Netzwerk. Bis hin zu der Locke von der beigen Person. Hat mich doch gewundert. Gibt es in Berlin nur eine Werbeagentur für Parteien? Und NGOs? Also ich weiß, dass bei Supermarktketten die Werbeagenturen gerne mal untereinander tauschen, aber ob das bei Parteien so ist, keine Ahnung. Da bin ich fand es einfach lustig, diese Koinzidenz. Passt halt heute auch zum Weltfrauentag. Das sollte ja heute der große Tag ohne Frauen werden. Also ich habe im Chat schon ein, zwei Frauen gesehen, glaube ich. Ja, wird nicht so ganz hinkommen mit dem Streik. Auch bei mir heute auf der Arbeit waren alle Damen da. Also hat nicht so hingehauen. Aber in Amerika haben sie Schulen zugemacht, habe ich gehört. Weil die Lehrerinnen gestreikt haben. Boah, ist doch das super. Ich gut. Haben die Kinder mal frei, ist doch schön. Ja, aber das ist auch gleich, finde ich, ein guter Einstieg, weil wir sprechen ja eh viel über diesen ganzen Feminismus-Kram und so. Jetzt ist und es die ja die SPD so, hat. Ja, oder bitte. Ja, die SPD, die hat ja in ihrem Grundsatzprogramm, dass sie sich fürs Gender-Mainstreaming einsetzen. Und die tun ja auch über die Demokratie-Lebensstiftung Geld an verschiedene feministischen Gruppen rauspumpen. Unter anderem die Gruppe, die sexistische Werbung verbieten möchte, wo man dann einfach, ich weiß nicht, wenn eine Frau erotisch dargestellt wird oder halt, wenn eine Frau als Sexobjekt dargestellt wird in der Werbung, das verboten wird, weil das ja nicht angeht, dass, ich weiß nicht, eine Frau ohne Burka zu sehen ist. Nein, das ist überspitzt ausgedrückt. Aber die SPD verteilt ja sehr gerne einen Geldtopf an so feministische Zirkel. Man hat zum Beispiel auch einen Christopher Street Day in Berlin. Haben sie versucht, eine Parteiveranstaltung umzufinanzieren und schmeißen da überall mit Geld um sich. Und da hast du uns ja am Sonntag in dem Stream gesagt, dass ja die meisten Leute jetzt so Gender-Kram und Feminismus das jetzt nicht ganz so ernst nehmen. Und ich weiß nicht, mir scheint es so, dass die SPD das so ernst nimmt, dass es denen Millionenbeträge im zweistelligen Bereich wert ist an NGOs, die man eigentlich als Krebs bezeichnen könnte, fast schon, einfach an Geld rauswirft, also wirklich zum Fenster rausschmeißt, wo man dann gegen irgendwelche Firmen, gegen die Werbung Krieg anführt, weil das irgendwie nicht Gender Mainstream genug ist, wenn ein Rucksack pink oder blau ist. Und ich weiß nicht, wie sozusagen das mit der Basis zu vereinbaren ist, dass man so radikal feministische Kulturmarxisten durchfüttert. Ja. Also zumindest von meinem Standpunkt her, muss ja auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich da so repräsentativ für die gesamte Partei bin, weil zum einen Mal komme ich ja aus dem Osten und im Sachsen-Anhalt-Landesverband. Erstens ist es da nicht so präsent. Es gab wie ich ja im letzten Stream gesagt hatte, da diesen einen Redebeitrag, der aber wie gesagt sofort niedergequatscht wurde. Da muss aber auch der Fairness halber sagen, beispielsweise die Jusos haben so Kreisverbände von, wenn es hochkommt, vielleicht ein Dutzend Leute, während beispielsweise in Nordrhein-Westfalen man da teilweise mehrere hundert Leute hat. Pro Kreisverband wohlgemerkt. Das heißt, da bin ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so repräsentativ, aber der Fairness halber muss man auch sagen, zumindest in Sachsen-Anhalt ist das, oder wird das auch sehr, sehr, sehr kritisch gesehen. Auch von den Bundestagsabgeordneten. Zumindest die, mit denen ich bisher zu tun hatte. Ich weiß nicht, das Ding ist halt, wenn das weiter unten kritisch gesehen wird, dann ist das ja irgendwie schön und gut, aber wenn halt weiter oben wirklich sehr viel Geld in die Richtung ausgegeben wird und halt auch, wenn es dann um Nein heißt Nein im Bundestag und im Bundesrat dafür gestimmt wird, dann verkauft sich die Spitze dann irgendwie was anderes, wie sie tatsächlich macht. Also ich frage mich, woher die Diskrepanz dann zwischen dem kommt, was jemand an der Basis glaubt, wofür die Partei steht und was die Partei macht und was sie tatsächlich dann umsetzt in Sachen Politik. Weil irgendwie, ich weiß nicht, was die Spitze gemacht hat. Das ist vielleicht ein böser Vergleich, aber es hat in Deutschland einen faden Beigeschmack, zu sagen, wir wissen nicht, was sie da oben machen. Wir wussten von nichts. Und ja, ich habe halt damit mit der SPD so ein bisschen so meine Schwierigkeiten, würde ich behaupten. Also. Aber wenn du das so sagst, dann frage ich mich aber doch eigentlich, ist die SPD die richtige Partei, um deine Vorstellungen umzusetzen? Wie hast du denn andere Parteien, sag ich mal, ausgeschlossen? Oder hast du vorher dich schon woanders engagiert? Oder bist du noch nicht so richtig? Weil, gut, ich es nicht wirklich besser wusste am Anfang und wo es auch noch nicht so ausgeartet ist, weil ich ab und an mal, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal mit erwähnt hatte, bei Stammtischen von den Piraten. Da hatten die aber wirklich fast nur den Fokus mit Internet. Da, wo die wirklich halt nur noch diese Themenpartei waren. Und ja, da ging das halt. Oder war es halt diese, sag ich mal, Studentenpartei, die halt nicht wirklich was hinbekommen hat. Da habe ich es dann aber auch relativ schnell gelassen, weil, naja, man hat ja dann relativ schnell auch mitbekommen, wie gut das funktioniert, wenn man mal metaphorisch gesprochen die Klotüren aushängt und halt wirklich alles öffentlich macht. Nämlich gar nicht. Und dann war ich halt längere Zeit nicht mehr unterwegs und der Anlass, beziehungsweise der Grund, warum ich jetzt halt politisch wieder aktiv geworden bin, war eigentlich der Aufstieg der AfD und dass ich dem halt nicht tatenlos zusehen wollte. Dass ich mich dann für die SPD entschieden habe, lag schlicht und ergreifend daran, weil ich die CDU absolut nicht ernst nehmen kann. Linke und Grüne, naja, ich glaube, wir haben uns jetzt schon oft genug drüber aufgeregt, in welche Richtung die gerade abdriften. Und AfD ist kein Thema, von daher blieb halt nur eine Partei über. Aber das ist halt die SPD gewesen. Aber ist die SPD nicht irgendwie, also in den letzten 15 Jahren eigentlich auch immer an der Regierung beteiligt gewesen? Also ich weiß so, mit der AfD aufhalten, das ist immer so ein Schlagwort in Deutschland, aber die Zustände, weißt du, das soziale Ungleichgewicht in Deutschland, das wurde ja mit der SPD nach Deutschland gebracht. Aber wenn ich da kurz mal reinhaken darf, musst halt bei Sachsen-Anhalt auch in Betracht ziehen, wie die da die letzte Wahl halt ausgegangen ist. Ne? Da ist es ja ein bisschen anders als hier. Da ist es CDU 30 Sitze, AfD 25 Sitze, Linke 16, SPD 11 und Grüne 5. Also da kann ich durchaus verstehen, wenn jemand sagt, er tritt in eine Partei ein, einfach nur, weil ihm der Aufstieg einer anderen irgendwie nicht geheuer ist. Ja. Sagen wir mal so, ich war an dem Tag, wo er die Wahl war, auch als Beobachter dann ja, im Wahlbüro und als dann die Ergebnisse bekannt gegeben wurden oder beziehungsweise so langsam durchgesickert ist, wie viel die AfD nun wirklich bekommen. Es wurde ja gemutmaßt, dass die AfD irgendwas so um die 12% bekommt. Also irgendwas knapp über der 10%. Und dann halt ist hier weit jenseits der 20% war, da haben sich dann alle Beteiligten nur angeguckt und gedacht, was zum Henker ist denn hier los? Das konnte wirklich beim allerbesten Willen keiner fassen, was da los war. Und ich meine, was ich generell sagen muss, ich finde es auf jeden Fall gut, egal in welche Partei man geht, auch wenn ich mir wahrscheinlich über jede Partei sehr ausgiebig schon das Maul zerrissen habe. Aber generell ist es gut, wenn man in irgendeine Partei geht, sich versucht an der Demokratie zu beteiligen. Also wo man dann selber mit seiner Politik steht oder nicht steht, das sei mal noch dahingestellt. Aber generell einfach nur zu sagen, hey, ich beteilige mich mal an dem ganzen Prozess, finde ich generell eine gute Sache. Also, so. Aber ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt die Schandtaten der SPD von anderen Bundesländern vorwerf. Ich weiß ja, dass du da jetzt nicht direkt verantwortlich für bist, aber irgendwie, egal wo die SPD halt an die Macht kommt, funktioniert halt nichts ordentlich. Ich weiß nicht, also in Nordrhein-Westfalen mit unserem Ralf Jäger, ob das jetzt ein Amri ist oder Köln-Silvester, also da gibt es ja viele negative Aspekte, wo die SPD da ziemlich grandios versagt hat, wenn sie an die Macht gekommen ist. Vielleicht ist es bei den Linken auch immer so das Ding, dass sie hervorragend sind, wenn sie an der Seite stehen und kritisieren und aber selber kaum die Sachen besser hinbekommen. Also da gibt es so ein Sprichwort von ja, dem Slavoj Žižek. Aber bei Linken finde ich bei der SPD ja schon fraglich, ob man das so überhaupt noch sagen kann nach Agenda und nach dem, ja, fast schon dieser Spaltung nach der Wiedervereinigung, das dann halt auch ziemlich scharf aussortiert worden ist nach links. Wie siehst du das denn? Würdest du sagen, du bist in der linken Partei, Kevin? Also, wenn ich mir beispielsweise das anhöre, was ihr gerade aufgeführt habt, was ich auch gar nicht bestreiten will, dann nach außen hin würde ich das schon tatsächlich sagen, das ist so. Aber halt, wie gesagt, das, was ich halt auf der Basis erlebe, ist das halt eben eine, ich sag mal, eher untergeordnete Strömung. Und die auch definitiv nicht die Zustimmung, zumindest bei mir, von der Mehrheit der Basis findet. Mhm. Im Gegenteil sogar, so wie ich das mitbekommen habe, ist da auch der Protest wesentlich offener, was das angeht. Das ist zumindest mal eigentlich eine schöne Sache, wenn der Gender-Kram nicht überall. Also ich sag mal so, in den Klassenverbänden, wo ich jetzt was mit zu tun habe, da ist der Ton durchaus vergleichbar mit dem hier. Hm. Aber ist es dann noch die SPD, frage ich mich auch wieder. Also ja, ist es vielleicht so ein bisschen so ein Weimar-Szenario, dass du halt keine USPD und MSPD hast, sondern eine West-SPD und eine Ost-SPD? Ist das dann eine richtige Einschätzung oder wie würdest du das sehen? Da müsste ich überhaupt mal was mit den Kreisverbänden im Westen was zu tun haben, das kann ich schlecht beurteilen. Sag ich ganz ehrlich. Ja, aber, ja, gut, okay. Ich war noch auf keiner Veranstaltung, wo halt, was weiß ich, so auch mal Kreisverbände aus, was weiß ich, Bayern, Baden-Württemberg oder anderen, wo halt die SPD noch wesentlich stärker vertreten ist, wie beispielsweise Hamburg oder Berlin. Hm. Deswegen kann ich da jetzt tatsächlich herzlich wenig zu sagen. Hm. Ich weiß nicht, mach damit ein großes Fass auf, aber was sagst du zu den 10.000 Firmenbeteiligungen, die die SPD hat? Die SPD ist ja eigentlich schon fast mehr ein Konzern wie eigentlich eine Partei. Die hat an sehr vielen Zeitungen hat sie Beteiligung, an einer großen Verlagsgesellschaft auch. Und die hat zum Beispiel Neue Westfälische Zeitung, Nordbayerischer Kurier, Sächsische Zeitung, Dresdner Neueste Nachrichten, Morgenpost, Sachsen, Frankenpost, Südthüringer Zeitung, Neue Press Coburg, Hannoverische Allgemeine, Neue Presse. Hannover West, die haben dann, ich meine, die SPD, die war sogar eben in den Panama Leaks, hatten die sogar eine Beteiligung an einer Firma in Hongkong, wo sie, ich weiß nicht, Geld beiseite schaffen. Auch von das, was halt irgendwie die Spitze wahrscheinlich am Abgraben ist, von entweder den Unternehmen oder Staatsvermögen, ich weiß auch nicht. Da wurde auch nie größer drüber berichtet. Also von unseren Mainstream-Journalisten auch nicht. Aber auch nicht von jetzt irgendwie jetzt, ich weiß nicht, Konservativen, wüsste ich jetzt auch nichts auf Anhieb, nur halt so ein Blogbeitrag mit dem Beweis, dass halt die SPD wirklich da mit drin ist, also mit in Hongkong. Weil die SPD sagt ja auch immer, wir müssen gegen Steueroasen vorgehen und wenn die SPD jetzt gewählt werden würde und die Ungleichverteilung von Einkommen versuchen würde anzugehen und sich aber selber auch in Steueroasen aufhält, dann würden sie ja nur Steuererhöhungen für die Mittelschicht machen, um an die Unterschicht das weiter zu verteilen, aber unsere Oberschicht würde halt weiter nicht belangt werden. Und das ist nicht so gut. Also. Ja, das ist ja das, was ich auch in der Einleitung meinte. Ich habe halt, und warum ich auch gefragt habe nach der linken Partei, weil ich doch das Gefühl habe, dass da vielleicht fehlt genau diese Integrität, die Leute wie Müntefering oder Clement verkauft haben. Ich sag mal, zum einen, das weiß ich definitiv, dass die SPD halt auch in sehr, sehr vielen Betriebsräten mit drin ist, die ja auch Teil eines Unternehmens dann im Endeffekt sind und dann da auch sozusagen auch die Interessensvertretung der Belegschaft mit übernimmt. Und das findest du auch bei anderen großen Parteien. Beispielsweise bei der CDU, CSU, die Leute, die unter anderem für diese durchaus fragwürdigen Rüstungsprojekte wie A400M, NH90, die ja halt auch ziemlich viele Mängel mit aufgewiesen haben, dafür waren halt mitunter CDU-CSU-Abgeordnete verantwortlich. Ja, aber jetzt mal ganz zynisch gesprochen, halt, bei denen erwarte ich das ja fast, aber bei einer Partei, die sagt, sie ist die Partei der kleinen Leute, wie es früher zumindest mal hieß. Ich glaube, heute nimmt das der Sigi nicht mehr in den Mund. Aber ja, also bei denen erwarte ich das halt nicht. Also weißt du, wenn du mich verstehst. Ja, also der Neue, denke ich mal, nimmt das schon durchaus so in den Mund und würde das, denke ich mal, auch entsprechend umsetzen. Also Schulz. Auch wenn er jetzt ziemlich ziemlich kritisiert wird dafür, dass er ja Chef der bösen Eurokraten war, was ich persönlich nicht ganz so drastisch sehe. Er hat für die ganzen Handelsabkommen da getrommelt. Er hat den schrecklichen Lobo persönlich empfangen wegen der Digitalcharta. Also er wurde überbezahlt und hat das nicht beanstandet, dass ihm die EU zu viel Geld überwiesen hat. Das ist ein Skandal, ist ja noch gar nicht richtig hochgekocht ist, weil unsere Medien irgendwie wahrscheinlich das noch gar nicht so genau mitbekommen haben. Oder zumindest nicht an die große Glocke gehängt haben. Ja, aber irgendwer schießt im Moment auf ihn, weil heute kam ja auch wieder, dass er angeblich einen Vertrauten von ihm befördert hat, obwohl er das gar nicht hätte tun dürfen, um dem irgendwie noch Versorgung zu sichern und so. Also ich denke mal, die packen jetzt alles aus, was sie finden können, die CDU, um den zu beschädigen. Und es funktioniert ja zum Teil auch schon. Und es war ja klar, dass das erstmal, also für mich zumindest war es klar, dass das erstmal ein Strohfeuer war. Ja. Mal gucken, wie das sich noch entwickelt bis September. Aber ich sehe den halt auch nicht als diesen Mann des Volkes. Das tut mir leid, das ist er nicht für mich. Ja. Der Mann hat Millionen auf dem Konto mit einer Buchhändlerlehre. Das ist nicht jemand, der wie das Volk lebt, auch wenn er so tut. Das für ist mich ist halt, ich weiß nicht. Kandidaten. Ich weiß nicht, verkauf ihn mir doch mal, Kevin. Verkauf mir, warum soll ich Schulz wählen? Was sind deine Argumente? Ja, zum einen mal würde ich jetzt beispielsweise sagen, dass Schulz ja unter anderem damit angetreten ist, womit die SPD eigentlich jahrelang immer bekannt gewesen ist. Er ist einer der Ersten, der öffentlich an der Agenda rüttelt. Auch wenn nur in Teilen, wobei ich denke, mehr wenn er jetzt beispielsweise so daherreden würde wie die Linken, dass die Agenda in allem, was passiert ist, schlecht gewesen ist. Ja, sicherlich. Wie es immer so schön heißt, es war nicht alles perfekt, aber dass er zumindest eine realistischere Vorstellung davon gibt, was man an diesem Zustand ändern könnte. Von daher finde ich diese, oder beziehungsweise was er sagt, dass halt, dass man etwas ändern kann, wesentlich realistischer, als wenn das beispielsweise Sigmar Gabriel gemacht hätte. Zum Beispiel. Ja, aber das ist so ein bisschen wie der Godzilla aus den 70ern, sah ein bisschen glaubwürdiger aus als der aus dem 56er-Film. Das ist für mich keine, also es ist halt, das ist das Problem der SPD überhaupt, da ist niemand mit einem Charisma von einem Brandt oder einem Schmidt oder einem Wehner, da ist einfach niemand mehr. Wenn ich meine, also als damals Hartz IV eingeführt worden ist, also bei den Beratungen der Hartz IV, der Typ selber, der meinte, dass es höher angesetzt werden soll vom Geld her. Und damals hat die SPD gesagt, nee, absolut runter, das müssen wir runterdrücken, wir müssen die Wirtschaft stark machen. Ja, gut, das war das hat ja zum Lohnverfall in Deutschland geführt. Und ich meine, wir haben jetzt heute, Deutschland hat eine Wirtschaft, die brummt, und wir haben Target 2 Salden von fast 900 Milliarden Euro, was unsere europäischen Nachbarn uns schulden und bisher nicht bezahlen können. Also was noch nicht mal mehr in, also wo einfach nur aus Waren aus Deutschland ins Ausland gehen und wir das Geld einfach nicht sehen. Da haben wir 900 Milliarden, die wir nicht bezahlt bekommen haben. Also von unserer Volkswirtschaft. Plus wir tun ja auch noch unsere Nachbarn noch querfinanzieren oder mit hochziehen. Ich meine, währenddessen müssen wir uns auf der anderen Seite die Kohle leihen und Zinsen drauf zahlen. Ja, vielen Dank. Ja, Deutschland kann sich ja die Zinsen für etwa 2% leihen. Das ist ja das ganz große Problem, was man gegenwärtig aufgrund der Austeritätspolitik mit Griechenland hat. Wir können uns die Anleihen am Weltmarkt für 2% leihen, der deutsche Staat. Und über die EZB verleihen wir das dann mit 4 oder 5% weiter an die Griechen. Das ist ja unter anderem eine Sache, die ich persönlich sehr kritisch sehe. Mhm. Ja, ich bin auch ein großer Freund von Griechenland, deswegen habe ich das auch sehr geschmerzt, was da irgendwie von dem, aber da ist doch von der SPD jetzt auch nichts gekommen. Im Endeffekt hätte man ja auch anders agieren können. Das ist halt, ich meine, klar, du bist an der Basis und wir sprechen hier über Themen, die du natürlich nicht beeinflussen kannst. Ne? Mir geht es eher um die Motivation, dass du bei dem Laden bist und in dem Laden auch bleiben willst und dir dann eine Chance ausrechnest, auch vielleicht um was zu verändern einfach. Also um mal vielleicht einen etwas anderen Ansatz zu wählen, dass die SPD jetzt gegenwärtig noch mit keinem konkreten Programm daherkommt, was ja auch übrigens ein großer Kritikpunkt an Schulz ist, denke ich nicht unbedingt, dass das jetzt wie bei der AfD oder beispielsweise bei der CDU Kalkül ist, dass man einfach sich alles offen halten möchte, sondern schlicht und ergreifend, dass keine Optionen griffbereit zur Verfügung standen. Wenn man sich mal die Umfragen vor der Wahl oder nee, vor der Ernennung von Schulz angesehen hat, da war nichts von wegen, dass die SPD eine Option auf eine Regierungskoalition hat. Da war man teilweise 10 bis 20% hinter der CDU und es war schlicht und ergreifend nicht absehbar, dass sowas wie jetzt unter Schulz passiert. Von daher denke ich, dass da ja auch die letzten Wahlen nicht unbedingt sehr vorteilhaft für die CDU, für die SPD ausgegangen sind, dass da schlicht und ergreifend sich niemand Gedanken gemacht hat, boah ja, wie können wir denn jetzt ein realistisches und möglichst soziales Programm ausarbeiten, um die Leute auch programmatisch von uns zu überzeugen. Deswegen versucht man jetzt wahrscheinlich, wo sich das jetzt entwickelt hat, erstmal Luft zu verschaffen, damit man überhaupt ein Programm konstituieren kann. Ja, ich weiß nicht. Also es gibt zum Beispiel von der EU gibt es eine Handlungsempfehlung für Deutschland, was Deutschland anders machen muss, damit es wirtschaftlich die Währungsunion nicht zerstören tut. Und da ist zum Beispiel höhere Löhne für Leute, die arm sind, so zum Beispiel ein Ding, so irgendwie das Lohndumping in Deutschland stoppen, Infrastrukturprogramme machen und Schulen, Forschung, Straßenausbau. Und eigentlich sind es doch so Sozi-Sachen, die man so macht. So, komm, wir tun ein bisschen Geld vom Staat nehmen und bauen hier und da was aus und wir wollen dann ein bisschen die Bauwirtschaft ankurbeln. Ich wundere mich, warum die so desorganisiert sind. Und ich meine, wenn ich mir jetzt ein Maas angucke, wie er bei Anne Will auf den Erdogan reagiert, dann weiß ich nicht, ob ich tatsächlich mehr von dem Verein sehen möchte, überhaupt im Bundestag. Also ich sitze ja meinen ganzen lieben langen Tag immer nur zu Hause und tue viele Sachen lesen und hin und wieder was schreiben, also von meinem Beruf her. Und wenn ich dann sozusagen Dinge, die die SPD theoretisch in ihrem Wahlprogramm schon haben könnte, als Handlungsempfehlung von der EU sehe an Deutschland, damit Deutschland die EU, also die Währungsunion, nicht zerstört und die SPD das aber nicht schafft, Copy-Paste zu machen von dem, was die EU empfiehlt, was man tun soll, also weniger das eigene Volk verarmen und man dann aber mit keinem Wahlprogramm ankommt, dann wundere ich mich, sind es dann Kaviar-Sozialisten, die einfach nichts mehr mitbekommen, was an der Basis stattfindet. Also so, ich weiß nicht, warum das nicht auf der Hand liegt, was die SPD tun sollte. Also so. Na ja, gut, das, wie gesagt, dass noch nichts Konkretes im Wahlprogramm steht, dass es halt schlicht noch kein Wahlprogramm gibt, das hatte ich ja eben schon gesagt, woran das meines Dafürhaltens nach wahrscheinlich liegt. Aber wenn du dir mal anguckst, was bisher, oder beziehungsweise was Martin Schulz beispielsweise bisher schon so geäußert hat, dass er ja die kleinen Leute dass er mehr für die kleinen Leute tun möchte, dass er beispielsweise, tatsächlich mal was Konkretes zu nennen, hier das Arbeitslosengeld 1 allgemein länger auszahlen möchte, dass die Förderung, was das angeht, ausgebaut werden möchte und dass es auch Bestrebungen darin gibt, mehr in die Sozialsysteme und auch, wie du bereits sagtest, mehr Investitionen zu tätigen, das hat er meines Erachtens nach durchaus schon gesagt. Ja, aber also wir leben doch im Zeitalter von mit mir wird es keine Maut geben. Ja? Also die Leute sind doch völlig desillusioniert, was solche Versprechen angeht. Ja, also deswegen hat mich das auch gewundert, dass er mit so einfachen, fast Trumpschen Sprüchen halt so viele Prozente machen konnte. Ja? Aber deswegen hält das auch nicht. Weil ich, und oder ob die Prozente nicht tatsächlich real sind. Also ich meine, bei den Amis hatten wir auch Umfragen, die ja irgendwas davon erzählt haben, dass die Hillary zu 98% gewinnen wird. Und also unsere Medien, die sind ja eigentlich kaum in der Lage, die Realität akkurat abzubilden. Also das, ich sag nicht, dass es irgendwie Lügenpresse ist oder so, aber die Medien in Deutschland sind einfach, also in einem richtig schlechten Zustand. Und ich weiß gar nicht, ob dieser Schulz-Hype, ob der tatsächlich irgendwo an der Basis tatsächlich vorhanden ist oder nicht. Weil, also mir persönlich geht's so, wenn ich Schulz wähle, dann kann ich auch Merkel wählen. Das ist, ich wähle Status Quo. Und das wird einfach nur so weitergehen wie bisher. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was der Unterschied wäre zwischen Merkel und Schulz, wenn ich wählen gehen würde. Was ich von der einen oder der anderen Person erwarten würde. Also wüsste ich einfach nicht. Also die machen eh ihr Mittelding. Also ich denke halt, dass die Große Koalition einfach den beiden Volksparteien in Deutschland ein Stück weit einen Todesstoß gegeben hat. Also in meinen Augen. Weil ich meine, wenn ich einen Schulz höre, ja, ihr kriegt mehr Arbeitslosengeld. Ja, oder du schaffst das Arbeitslosengeld ganz ab. Das wissen wir ja nicht. Hartz IV, Mann, wie soll ich denn dem Sozi vertrauen können? Also ich muss kurz stören, im Chat wird meine Rückkehr verlangt. Aber ich habe keinen Bock mehr. Seit die Hannelore tot ist, es macht keinen Spaß mehr. Die neue, die nervt. Nee, den Kohl kriegen wir nicht zurück. Und Schmidt und Brandt und Kohl leider auch nicht. Aber die SPD, kriegen wir die noch zurück? Ich meine, wie ist das, wie wirst du dich fühlen, wenn du im Bundestagswahlkampf Plakate kleben musst und hast dann da so Nahles drauf und Schwesig und so. Ich weiß nicht, wie ich mich da so richtig in die Parteiarbeit einbringen könnte, wenn ich oben solche Leute sehe, die halt alles andere verkörpern, finde ich, also als Außenstehender, als Sozialdemokratie. Was sagst du zu den Personalien, sag ich jetzt mal, Nahles, Schwesig, Maas? Also sind das Leute, denen du das zutraust, irgendwie die Aufgaben, die vor uns liegen, zu lösen? Ja, das ist gerade, oder anders, dass die SPD, was das angeht, mit Leuten wie Maas nicht unbedingt immer die beste Auswahl getroffen hat, ist mir schon klar. Nur die Sache ist, wie es ja vorhin schon hieß, wenn man halt nichts tut, wenn man sich nicht versucht einzubringen, dann denke ich, ändert sich auch gar nichts. Ich sag mal so, versuch dir mal vorzustellen, du würdest jetzt an meiner Stelle sitzen und du würdest diese Fragen gestellt bekommen zu einer Partei, zu der du zumindest versuchst zu stehen. Ja, das habe ich, du, ich war in den 80ern, Ende 80er, Anfang 90er war ich bei den Grünen und das war damals auch noch, da haben dich die Leute von der JU in der Schule geschnitten und über dich gelacht und so. Ich kenne das. Also ich habe mich auch oft Fragen gegenüber gesehen von Leuten, ob ich linksradikal oder Bombenleger oder was auch immer. Nee, klar, das ist eine unangenehme Situation, aber du hast ja unseren Stream mit anderen Vertretern von politischen Parteien oder Organisationen gehört. Da haben wir auch nicht hinterm Berg gehalten mit unserer Kritik und es ist bei mir ja nicht mal, dass ich bin einfach enttäuscht von der SPD. Also ich habe die früher mal gewählt, klar, gebe ich offen zu. Aber wie gesagt, ich habe früher andere die Zeit, Linke gewählt. Ja, ich habe die Linke gewählt, ich habe Grün gewählt, ich habe die SPD gewählt. Also bei mir ist das eher eine gewisse Trauer sozusagen, weil man ist ja nicht zu bestreiten, dass die SPD große Schritte hier in Deutschland für die arbeitende Bevölkerung hingelegt hat. Also das halt, wie ich es vorhin schon öfters jetzt genannt habe, die Herren als Kanzler halt auch gute Sachen gemacht haben für die arbeitende Bevölkerung und 40-Stunden-Woche, 35-Stunden-Woche war dann im Gespräch, 37,5 und so Sachen und ja, einfach. Es hat sozusagen der Generation meiner Eltern eine goldene Zeit, ein goldenes Zeitalter beschert, so in den 70er, 80er Jahren, mit einem richtigen Boom und jeder konnte sich ein Auto und das leisten und so. Aber ja, dann wird ja immer der SPD wird ja auch oft vorgeworfen, die Schulden gemacht zu haben, was ja auch nicht stimmt eigentlich. Die Schulden hat eigentlich der Herr Kohl gemacht und seine Regierung. Ja, das stimmt. Ja. Ja, wie gesagt, es ist nicht boshaft, dass ich diese kritische Frage stelle. Es ist eher verletzter Stolz oder Schmerz oder keine Ahnung. Kann ich auch durchaus verstehen. Nur zum einen mal, wolltest du was sagen? Nee. Achso, nee, ich dachte, wollte es gerade sagen. Zum einen mal, die Sache ist, warum soll das nicht wieder so werden? Warum soll es nicht möglich sein, dass solche Leute nochmal an die Macht kommen, beziehungsweise warum soll man nicht versuchen, auch innerhalb der Partei was ändern zu können? Ich sag mal, warum engagiere ich mich in einer Partei, wo halt die momentane Riege halt aber fest im Sattel sitzt und da auch nicht weggeht, der Sigi klebt ja praktisch da und die Nahles kriegst du auch nur mit dem Brecheisen irgendwie von ihrem Posten, die werden die nächsten 10 Jahre noch dominieren. Also mir wäre das zu dystopisch. Sag mal, Gabriel, wo? Also, wenn ich mich recht entsinne. Ich mach das, aber dann müsst ihr mich zum Außenminister machen, reibt die Hände. Nee, ich finde den schmierig, tut mir leid. Und er wird kleben bleiben, bis ihr ihn irgendwie dann mit Gewalt aus dem Saal tragen müsst. Das sind alles Berufspolitiker. Mir kommt es halt so vor, Kevin, mir kommt es halt so vor, als ob du ein gesunder Apfel bist, der in einen Korb voller fauler Äpfel liegt. So kommt mir das vor. Also mich würde das freuen, wenn die SPD reformierbar wäre. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. aber für mich, von meiner Seite, sieht es halt so aus, als ob ich weiß nicht. Guck mal, der Mars, der hat seine Anti-Hate-Speech-Gesetze, die er durchdrücken möchte, wo er kontrollieren möchte, was auf Facebook geschrieben wird. Moment, da muss ich kurz Einspruch erheben. Der Herr Kauder möchte die auch ganz dringend sofort haben. Also da geben sich CDU und SPD nix. Hm. Also, weißt du, mit Hate Speech. Und dann habe ich Gesetze, die das einschränken sollen, was ich im Internet zu sagen habe und was ich nicht zu sagen habe. Und man macht Druck auf die Unternehmen, dass sie das schneller prüfen müssen. Man macht Druck auf die Unternehmen, dass sie eine Million zahlen, wenn eine Fake News rumgeht. Und weißt du, wie in China, in einem totalitären Staat, die Zensur funktioniert? Die Leute haben Angst, dass sie verfolgt werden. Die Zensur findet erstmal in deinem Kopf statt. Jeder hat Angst vor der großen Maschinerie. Und in Deutschland hast du die Freiheitsumfrage, wo du, also eine repräsentative Umfrage, wo du die Leute fragst, ob sie sich frei fühlen in ihrem Land, das zu sagen, was sie denken. Und das macht Deutschland einen schlechten Eindruck. Und wir haben auch den Freedom Index von den Amis, wie frei denn das Internet ist. Und auch die Medienlandschaft. Und beim Internet kommen halt Meldungen, dass halt Deutschland das Internet stark einschränkt. Wir haben auch bei YouTube, ich glaube, neben dem Vatikan und Saudi-Arabien ist Deutschland auf dritter oder vielleicht auf zweiter Stelle, ich weiß es nicht mehr genau, aber in Top 3 Stellen, was auf YouTube gelöscht wird. Und das sind so Sachen, die von unserer jetzigen Regierung ausgehen. Und ob das CDU oder SPD ist, die Leute, die mir Artikel 5 angreifen, die werde ich mit Feuer und Flamme und Schwert bekämpfen. Weil das ist jede Freiheit in dem Staat entspringt Artikel 5. Und der Mars, der spielt sich auf wie ein kleines Marsmännchen. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht übertrieben darstelle, aber mich erinnert das, was er macht, an das Vorspiel vor Meinungskontrolle. Also sozusagen diese Strukturen, die du vorher ausbaust. Du pumpst Geld in Zivilgesellschaft rein, du pumpst Geld in Medien rein und dann kommst du zu den Unternehmen an, die nicht auf dich hören und sagen, du musst Strafe zahlen, wenn unser Narrativ zerstört wird, den wir als Partei den Menschen erzählen wollen. Und dann denke ich mir einfach nur, der Maas ist halt machtgeil und er möchte den Redaktionen, bei denen die SPD Beteiligung haben, das Zensieren von Kommentaren, die im Narrativ widersprechen, die sagen, der Journalist XY hat da Scheiße erzählt, das wollen sie alles raushaben. Und für mich ist das irgendwie, SPD ist mehr so ein Konzern, der auch ein bisschen Partei hat, der eigentlich auch gar nicht gewählt werden braucht und trotzdem weiter existieren kann und trotzdem auch weiter Politik in Deutschland machen kann. Dass die auch noch irgendwie manchmal gewählt werden, ist eher so ein Nebeneffekt von diesem Konzern. Und ja, ich weiß nicht. Vielleicht offen gesagt, ich würde dir bei ganz vielem von dem, was du da gerade gesagt hast, sogar nicht mal wirklich widersprechen. Das, was ihr am Anfang gezeigt hattet mit dieser Feminismus-Werbung, ich glaube, sollte inzwischen durchgekommen sein, dass ich da auch nicht wirklich was von halte. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, wo willst du sonst probieren, als zumindest gegenwärtig noch in irgendeiner von den bestehenden Parteien, ich rede nicht mal von den großen Parteien, aber von den bestehenden Parteien. Wenn du dir mal anguckst, die Maut, die es ja nicht geben sollte, ist von der CDU eingeführt worden. Die neoliberale Reform, wo ich noch durchaus verstehen, also die Agenda 2010, wo ich sogar tatsächlich noch durchaus verstehen kann, warum die damals eingeführt wurde. Weil Deutschland damals halt der kranke Mann in Europa war, um das mal so kurz zu halten. Oder beispielsweise das einfache und gerechte Steuersystem. Wie viele Legislaturperioden hat die FDP dafür getrommelt, dass dieses Steuersystem kommt? Haben wir es bekommen? Nein. Was das angeht, dieses Versagen auf der eigenen Ebene, beziehungsweise an den eigenen Maßstäben, die man sich gesetzt hat, das hast du in allen Parteien. Nur, was soll ich denn jetzt da machen? Eine eigene Partei gründen? Wie lange soll ich damit rumeiern? Naja, bei den Piraten ging das doch relativ schnell. Ja, und wie schnell haben die sich zerlegt? Ja, relativ schnell runter, ja. Ja. Richtig. Ja. Guten Abend erstmal. Und gucke dir mal an, was gegenwärtig innerhalb der AfD los ist. relativ ähnliche Sachen. Die sind schon einmal an einer Fast-Selbstzerlegung vorbeigeschrammt. Ja, also ich bin auch halt der Meinung, dass es keinen Sinn macht, irgendwie, also 100.000 Splitterparteien irgendwie zu gründen. Und das ist meistens auch so ein bisschen der Tatsache halt geschuldet, dass die Leute sich alle denken so, ja, die sind alle doof und ich habe halt recht. Und wenn alles so laufen würde, wie ich mir das überlege, dann wäre auch alles gut. Also sollte man mal eine Partei gründen, wo alles so läuft, wie ich mir das überlege. Und das funktioniert halt nicht. Also, aber was mich bei der SPD auf jeden Fall... Ich sag mal so, die SPD, so wie, ich nehme mal die meisten großen Parteien oder etablierten Parteien, sind zum Teil, denke ich mal, Getriebene der Umstände. Wenn man in irgendeiner Form in Verantwortung kommen möchte, muss man halt Kompromisse machen. Dass das durchaus auch übertrieben wurde, da will ich gar nicht widersprechen. Ja, aber da will ich dir mal widersprechen, weil das, was mich an der SPD stört, sind nicht die Kompromisse, die die machen und auch nicht die Sachen, die man irgendwie aus äußeren Zwängen irgendwie machen muss, sondern was mich daran stört, ist so Maß- und Schlesig-Krempel, an der Meinungsfreiheit rumdoktoren, irgendwelche feministische Agenda da irgendwie pushen, das ist ja nichts, was irgendwie den Zwängen unterliegt, sondern die halten das ja für notwendig und deswegen verfolgen die das. Ja, richtig, die halten es für notwendig. Ja. Das ist jetzt rein subjektiv, das nicht das SPD-Mitglied für notwendig hält, das ist, denke ich mal, selbstredend, weil das ist ja immerhin eine demokratische Partei, wo die Leute ja nicht dazu gezwungen sind, irgendwie die Meinung von einigen Leuten zu vertreten. Aber das ist für mich im Moment jedenfalls das Ausschlusskriterium, weil ich sehe das ehrlich gesagt nicht, dass sich daran irgendwie was ändert. Schon allein die Tatsache, dass diese beiden Herrschaften da, Frau Schlesig und Herr Maas, noch weiterhin auf ihren Sitzen sitzen, nach dem ganzen Kram, den sie sich geleistet haben in den letzten 4 Jahren. Und ich sehe das nicht, dass sich da groß was dran ändert. Auch in der nächsten Periode nicht. Also ich gehe da eigentlich von aus, dass wenn die SPD noch weiter regieren kann, dass Frau Schlesig dann auch auf ihrem Posten als Familienministerin sitzen bleiben wird. Ja, und das halte ich auf jeden Fall für verkehrt. Also die Frau ist auf jeden Fall nicht dafür geeignet und ich will die auch eigentlich gar nicht in der Politik mehr haben. Und da gibt es leider bei der SPD so einige Leute, die jetzt im Moment im Bundestag sind, die ich da lieber nicht haben möchte. Renn vorbei. Wie willst du es anders machen? Naja, ich werde die SPD nicht wählen, deswegen, ne? Also halt, sage ich dir ganz ehrlich. Also zumindest nicht jetzt im Moment. Aber das Problem ist mit Nicht-Wählen, das hat dann leider auch irgendwann, ich sag mal, kann auch durchaus nach hinten losgehen, wenn dann halt so Parteien daherkommen, die sich als die Alternative bezeichnen. Naja, aber ich werde wählen. Ich werde nicht die AfD wählen, aber ich werde auch nicht die SPD wählen. Na, aber welche Partei würdest du denn jetzt sagen, kommt jetzt noch am ehesten als Alternative in Frage, die genau das umsetzen würde, was du jetzt gerne hättest? Ja, also bei mir ist es eigentlich relativ einfach. Ich werde die FDP wählen und ich bin ja auch in der FDP Mitglied. Ja gut, okay. Das. Aber auch da halt, also der Feminismuskram scheint mir da auch noch nicht so tief reingewachsen zu sein. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Leute, die das probieren, aber da habe ich auf jeden Fall noch nicht solche Minister gehabt, die da irgendwie völlig freidrehen. Also es ist schon klar, es gibt da diverse Leute, die nur diesen Wirtschaftskram irgendwie für wichtig halten, aber auch das ist mir mittlerweile lieber als diese ganzen, wir müssen die ganze Gesellschaft umstrukturieren, weil wir irgendwie der Meinung sind, dass Frauen unterdrückt sind oder irgend so ein Kram, aber es soll ja hier kein FDP-Stream werden, also da jetzt nicht zu lange drauf eingehen. Ja, ich bin für die MLPD. Die wollen Marxismus wieder groß machen und Maoismus. Nein, auf jeden Fall haben die sich ja so ein bisschen von der Identitätspolitik losgesagt. Ja, das ist der Witz. Die sind mit weniger Identitätspolitik behaftet wie die Linke. Oder die SPD. Nee, ich weiß nicht. Für mich ist es halt so, wenn du in Deutschland mit der aktuellen Politik unzufrieden bist, dann sind eigentlich Grüne, CDU, SPD und Linke nicht wählbar. Also, ja. So, also die sind eigentlich nicht wählbar, wenn du unzufrieden bist. Wenn du denkst, dass Status quo funktioniert und auch so weiterhin gehen soll, dann dann ja. Dann. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich jetzt die Politik, wie sie ist, gut finde. Ich habe ja gesagt, dass ich, oder anders, und zwar sozusagen, ich möchte gern auf erstmal es probieren, auf bestehenden Plattformen was zu ändern. Und da kam mir persönlich jetzt die SPD am ehesten als brauchbare Plattform in den Sinn. Das wollte ich damit ausdrücken. Wie würdest du denn die SPD von innen heraus reformieren wollen? Jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, Bundesparteitag und du darfst eine Stunde sprechen. Was wären so die Punkte, die du denen an den Kopf werfen würdest, was sie sofort ändern sollen? Also ich wäre froh, wenn ich überhaupt erstmal 5 Minuten bekommen würde. Ja, ja, aber sagen wir, du kriegst eine Stunde und du stehst jetzt vor allen und du hast vielleicht sogar noch die Macht, das dann auch durchzuboxen. Was würdest du innerhalb der SPD ändern? Also personell, personalmäßig, die Medienbeteiligung, sind die gut oder schlecht? Ich weiß nicht, weißt du, wie würdest du die SPD reformieren wollen? Weißt du, was da so dein Plan, wie du das umsetzen würdest? Ich würde auf jeden Fall den ganzen feministischen Krempel möglichst schnell von der Bildfläche verschwinden lassen, was ich aber denke, dass das so oder so früher oder später passiert, wenn man sich mal anschaut, allein wir hier, ja, dass wir von diesem ganzen feministischen Kram nicht wirklich überzeugt sind. Das ist ja, glaube ich, nur beim besten Willen kein Thema mehr. Oder wenn ich mir mal angucke, wie groß allein der Widerhall jetzt beispielsweise für die vulgäre Analyse war, wie viele Kanäle sich jetzt gefunden haben, die dem seinen Content vor der Löschung gerettet haben. Und da so in etwa denselben Ansatz zu wählen, dass halt innerhalb der Jusos, weil ich kann jetzt wirklich nur sagen, dass ich hoffe, dass es so ist, dass man halt all diejenigen, unter all denjenigen, die das ähnlich sehen, ein Netzwerk gründet, die sich dann dagegen auch so ein bisschen auflehnen. Und dann kann man halt nur versuchen, den langsamen und langen Weg halt über die Institution zu gehen, dass man da den feministischen Einfluss langsam sich herausdrängt. Nur ich möchte es halt erstmal probieren, dass man es innerhalb der Grünen, der SPD Grünes. Naja. Ich habe halt Angst, dass wir Schweden 2.0 werden, oder? Weißt du, dass wir schwedische Verhältnisse bekommen, wo du innerhalb der Gesellschaft doch gar kein normales Gespräch mehr führen kannst, wenn es um Sachen geht wie Geschlechteridentität. Also, und ich sehe halt Deutschland mit CDU jetzt vielleicht nicht ganz so arg, aber mit SPD sehe ich uns auf Schweden zusteuern, also schwedische Verhältnisse. Das wird definitiv so kommen, also von meiner Sicht aus. Und da frage ich mich, wie du zum Beispiel ein Netzwerk innerhalb der SPD aufbauen würdest, um Gender Mainstreaming anzugreifen. Würdest du dann da in deren Think Tank reingehen oder in deren Pressestelle? Würdest du viel mit der Basis reden wollen? Also wie würdest du, keine Ahnung, eine Resolution verabschieden, dass man den Gender Mainstream-Punkt aus dem Kernprogramm der SPD herausnimmt? Wie kommst du da hin? Und ich meine, Feminismus ist ja auch nur ein Thema. Es gibt ja auch noch andere Sachen in der Politik. Aber wie würdest du die SPD... Ich von meinem Standpunkt her versuche das zumindest gegenwärtig so zu handhaben, dass ich halt diese ganzen Themen, auch was nicht unbedingt jetzt nur den ganzen feministischen Krempel angeht, sondern halt auch was so die Unzufriedenheit allgemein mit dabei ist. Es ist ja, weiß Gott, nicht nur das Thema Feminismus, das halt auch parteiintern so prominent, wie es nur geht, anzusprechen, da eine Debatte zu provozieren und dann zu versuchen, in dieser Debatte halt den Feminismus, wie ich das mal so sage, als das zu enttarnen, was ist, nämlich eine ziemlich hohle Angelegenheit, zumindest der aktuelle Feminismus. Das war vielleicht mal in früheren Zeiten eine ganz sinnvolle Sache, als, zu Zeiten von Schwarzer und so, auch wenn ich die Frauen nicht leiden kann, halt Frauen zumindest in Westdeutschland wirklich noch, ohne einen männlichen Vormund Führerschein machen durften, Verträge abschließen durften, eine Wohnung mieten durften und so weiter. Und das einfach bewusst zu machen, das einfach in die Öffentlichkeit zu zerren, das ist zumindest bis jetzt mein Plan, wenn man das mal so nennen möchte. Oder zumindest der Ansatz, den ich versuchen würde. Also der einfachste, es gibt noch einen Ansatz, der noch viel, viel einfacher ist. Man lässt den Feminismus einfach machen und er wird sich, weil er auf Fehlern aufgebaut ist, die auf Themen aufgebaut sind, die nicht mehr aktuell sind, ja, wird er sich selbst zerstören, einfach an der Realität der Welt, in der wir leben. Ja, so natürlich. Ja, das so in etwa meine ich das ja auch. Ich wollte halt, oder anders, da vielleicht noch ein bisschen mehr dran sägen, was das angeht. Ja, das Ding ist halt, also ich Stöcker in den Weg legen, dass er möglicherweise früher als von selbst übersteuern wird. Nein. Keine Stöcke in den Weg legen. Ich weiß nicht, dass wir denn keine Stöcke in den... Ja, er wird von alleine stehen und fallen seit über 100 Jahren. Und dann schwedische Verhältnisse. Ich glaube nicht, dass sich irgendwas in der Welt von alleine regelt. Ja, also ich habe mir heute die Rede von Frau Schlesig angehört zum Frauentag und da war so viel Krempel dabei, der einfach falsch ist. Aber das wird da so runtergebetet und da wird applaudiert und das spielt keine Rolle, was die Realität irgendwie ist. Natürlich spielt es eine Rolle, was die Realität ist. Nein, es spielt keine Rolle. Du kannst dich immer noch hinstellen und sagen, Pay Gap, Unterdrückung. Natürlich kannst du das machen, natürlich. Wenn das nicht klar würde, dann würden sie es jetzt auch schon nicht hinkriegen. Nein, das ist nicht so. Würdest du beispielsweise jemanden wie die Witzorek öffentlich hinstellen und von uns jemand, ich denke mal, oder ich hoffe mal, dass wir alle hier relativ textsicher genug sind, um diese Leute auf offener Bühne argumentatorisch auseinanderzunehmen. Ich würde es jetzt zumindest mal annehmen, dass wir das alle sehen könnten. Dass du da gar nicht genug eingeräumt kriegst, um deinen Standpunkt überhaupt klar zu machen. Weil die Leute debattieren mit dir nicht. Du kannst dich da vielleicht ins Publikum setzen und eine Frage stellen, aber debattieren tun die mit dir nicht. Ja. Es ist ein Circle Jerk, okay? Das ist ein Circle Jerk von Leuten, die da ideologisch da sitzen und sagen, ja, ist so. Und der beste Weg, wirklich Ideen auszufiltern, ist sie im Kerne zu betrachten und einfach machen zu lassen, bis zu dem Punkt, ab dem ein Präzedenzfall gesetzt wird, bei dem man schon eindeutig, ohne Zweifel sagen kann und zeigen kann, dass wir haben das hier angewendet, das ist daraus passiert. Deswegen ist das nicht gut anzuwenden. Deswegen ist das nicht mehr aktuell. So, dieselben Dinge sind das Problem am Feminismus ist nicht, dass es Lügen verbreitet heutzutage, sondern dass er sich nichts Großes traut. Er traut sich nichts Großes mehr. Ich würde kurz einhaken wollen. Die SPD hat ein Sicherheitskonzept für Köln nicht hinbekommen und danach hat man dann Nein heißt Nein verabschiedet, um den Leuten zu erzählen, dass das, was an Köln durch ein Versagen des Staates von keiner Polizei, die vor Ort war, zustande gekommen ist, sowieso nicht verfolgbar gewesen wäre. Deswegen haben wir Nein heißt Nein. Also was Frau Witzorek zum Beispiel macht, dank Frau Schwesig, ist im Fach, wie heißt das, Sachverständigenausschuss für den zweiten Gleichstellungsbericht sitzen. Und da quasi, also in diesem ganzen Ausschuss sitzen nur Feministen und da wird dann halt jetzt darüber beraten, was mit Gleichstellung noch zu passieren hat. Spoiler-Alarm. Es ist natürlich so, dass Frauen ganz furchtbar unterdrückt sind und man da dringend noch viel mehr machen muss. Ja, aber lasst doch diese Leute in diesen Kreisen sein. Sie werden sich selbst zerstören. Sie werden sich selbst austrocknen. Sie zerstören sich da nicht. Doch, die kommen da runter und sagen, hier, wir haben festgestellt, es gibt Unterdrückung und jetzt müssen sie sich irgendwelche Gesetze ändern. Diese gibt es nicht. Wenn ich mal kurz dazwischen haken darf, deswegen wollte ich deswegen hatte ich ja vorhin angefragt, ob ich da ein Video einspielen darf, was ich jetzt gefunden habe, was die ganze Problematik relativ gut auf den Punkt bringt. Und von dem Kanal, den ihr mal verlinkt hattet, der Freedom Alternative, dass die nächste Narrative der Gesellschaft von rechts kommen wird. Ja. Und das unter anderem aufgrund der. Und das aufgrund der. Ich finde, es wird ziemlich deutlich daran, was der Feminismus gerade macht, beziehungsweise wo der Feminismus sich gerade hinentwickelt, nämlich ins Nichts. Er wird nichts erreichen. Die werden hier von all den radikalen und extremistischen Ideologien, denkt ihr allen, dass es die Feministen werden, was soll ich, Konzentrationslager für Männer errichten oder für Leute, die sich für Männerrechte um es mal ganz drastisch zu formulieren? Nein, darf ich bitte darauf antworten? Ich bin der Älteste hier im Saal. Aber die Frau Schwesig hat doch gerade heute angedroht, Konzerne mit hohen Strafen, hohen Geldstrafen dazu zwingen zu wollen, Frauen einzustellen, so wie sie das möchte. Also ich sehe das viel näher und viel, also das geht mir nicht um Konzentrationslager oder so, sondern ich sehe, dass diese Sachen in der nächsten Legislaturperiode zementieren könnte. Und wir haben ja noch gar nicht über das große Phantom am Horizont gesprochen. Was wäre denn, wenn das für Rot-Rot-Grün reichen würde? Da könntest du doch auswandern. Also dann hättest du in der SPD nichts mehr zu machen, auf jeden Fall. Strafrecht doktern sie auch schon rum und da gibt es auch noch mehr zu tun, hat Frau Schwesig ja auch schon angekündigt. Außerdem steht das ja auch in der wunderbaren Istanbul-Konvention drin, dass man da noch mehr machen muss, zum Beispiel gegen unerwünschte verbale Herabsetzungen, wie das da heißt, soll strafrechtlich vorgegangen werden. Also wir haben ja auch schon EU-Papiere, dass man dich in ein Toleranzlager schickt, damit du deine Hate Speech verlernen sollst. Das gibt's ja auch schon. Es liest halt nur niemand nach, weil sich niemand für die EU groß interessiert. Also so das mit dem Konzentrationslager durch Feminismus ist überspitzt ausgedrückt, aber ich weiß nicht, in Schweden hast du, weißt du, ein Land von der Größe von Baden-Württemberg hat zwei Handgranaten Anschläge pro Monat. Also zweimal wird eine Kriegswaffe gezündet und jeder sagt, das ist normal, weil ich werde sonst Sexist genannt, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ich habe Angst, ich muss mich, ich kack mich. Also ich in Schweden zweimal pro Monat werden Kriegswaffen eingesetzt, was? Handgranaten. Also zweimal pro Monat in Baden-Württemberg. Und welche Partei ist inzwischen dort nach Umfragen die stärkste? Schwedendemokraten. Ja. Eine nationalkonservative Partei. Ja. Und ich weiß nicht, also wenn man die Feminismus da nicht mehr aktiver Einhalt gebietet, dann ist der Pendelschwung eher weiter wie kürzer. Deswegen, ich weiß nicht, ich keine Ahnung, wenn ich es ein bisschen ernster nehmen. Also. Ich würde es mal so formulieren, ich persönlich sehe mich eher so ein bisschen auch in der Tradition von Leuten, die sich halt auch so diesen sozialen Werten eher verbunden sehen, aber dann doch eher bürgerlich sind. Also nicht unbedingt links, sondern eher so ein bisschen zwischen den Flügeln der Partei. Ich persönlich halt unter anderem deshalb von Leuten wie, ja, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, die Otto Welz, das war der die letzte Rede vor der Machtergreifung der Nazis genannt hat. Hm. Freiheit und Leben könnt ihr uns nehmen, die Ehre nicht. Und so in der Tradition sehe ich persönlich mich. Ja, es beruhigt dich wirklich. Ja, aber dann müsste die Basis eigentlich aller Parteien aufstehen, weil das sind ja immer noch mehr als die Penner da oben. Da müssten alle eigentlich, müssten sich jetzt Netzwerke nicht in der SPD bilden, sondern es müssten sich im Gegenteil Netzwerke unter der Basis, unter den sogenannten Volksparteien bilden und die müssten die ganzen Nasen oben absägen. So könnte es funktionieren. Aber dann ist doch auch wieder jedem das eigene Fell näher und keiner hat den Mumm, irgendwie aufzustehen. Tja, stattdessen sitzen wir hier in einem Google Hangout und diskutieren darüber, wie man es besser machen könnte. Und außerdem, also was das von innen ändern angeht, also ich kenne halt viele Leute, die in der SPD aktiv sind und die sich für Trennung von Staat und Kirche interessieren. Und das hat ja da jahrelang nicht stattgefunden, weil es immer hieß, ja, guckt ins Grundsatzprogramm, da steht drin, wir wollen das nicht. Also braucht das hier auch keiner irgendwie vorantreiben. Und da ja im Grundsatzprogramm auch drinsteht, dass man da die männliche Gesellschaft, die Männergesellschaft überwinden muss, um die menschliche Gesellschaft da irgendwie zu erreichen. Ich kenne diesen ganzen Blödsinn. Ich hatte ja, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt, dass ich diesen ganzen Feminismus unter anderem deshalb nicht ernst nehme, weil ich sag mal, ich glaube, wir haben wichtige Probleme, als uns darüber Gedanken zu machen, ob bestimmte unter oppressed Minderheiten Safe Spaces brauchen, sondern dass, was weiß ich, um uns herum gerade ein Flächenbrand nach dem nächsten ausbricht. Man muss sich doch nur mal die Ränder Europas angucken. Dann haben wir, weiß Gott, andere Probleme Ukraine. Als... Ja, Afrika. Zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, wenn ich dann wieder die Reaktion von Maas bei Anne Will zu Erdogan sehe, dann würde ich weiß nicht. Na, wie war denn jetzt noch? Weil ich habe jetzt auch seit Monaten keine Anne Will mehr geguckt, deswegen. Ja, aber ich meine nur, ich kann es jedem empfehlen. Anne Will, Maas, der wird von der Linken angesprochen in der Talkshow und er fängt an so oft zu blinzeln, dass du merkst, so, Alter, der hat sich wahrscheinlich gerade in die Hose gekackt. Weil er es nicht gewohnt ist, dass ihm Leute widersprechen oder so. Alter, so ein Lappen, einfach nur so ein feuchter Schluck in der Kurve von Minister, ohne Spaß, Alter. Mit so Leuten, da kannst auch gleich, keine Ahnung, einen Dugin anrufen und sagen, können wir finnlandisiert werden. Wir kriegen es nicht gebacken. Also, so, oder halt bei den Amis nachfragen, ob die uns mal einen Politiker ausleihen. So wie in der Ukraine, war ja dann eine amerikanische Bürgerin später dann als Finanzministerin im Parlament. Also ich habe nur das Gefühl, dass Deutschland sich selber nicht emanzipieren kann. Jeder druckst nur herum, keiner kann eine große Ansage machen und irgendwie ein Narrativ, eine Alternative anbieten, sage ich jetzt mal, auch wenn es Alternative vorbelastet ist. Aber ich meine, wir sind unglaublich provinziell. Wir haben jetzt Erdogans Auftritte, die wir blockieren wollen, von Bürgermeistern wegen Brandschutz. Regulierungen. Ja, und dann haben wir Politiker, die sich ganz oben hinstellen und sagen, wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir warten jetzt mal, wie sich das Volk so fühlt. Und wenn es dann gut ankommt, dass wir Erdogan bashen, dann tun wir unsere Außenpolitik so ausrichten, dass wir, keine Ahnung, es ist Geschwubbel, was wir haben bei unseren Politikern. Keiner übernimmt Verantwortung über nichts. Niemand kann mir sagen, was wir mit Russland machen, was wir mit der Ukraine machen, ob die Ukraine in die EU rein soll oder nicht. Niemand kann sich da hinstellen und stolz irgendwie was verkünden. Und wenn ich mir dann auch noch denke, die Medien warnen mich vor dem Einfluss Putins, dann ja, Putins langer Arm, der endet in der SPD, nicht unbedingt in der AfD. Die AfD will nur irgendeine Minderheitsmeinung raushauen, die halt dann in ist, weil das halt gegen den Mainstream geht. Aber wenn ich mich vor Russlands Einfluss fürchten würde, dann würde ich auch nicht die SPD als gute Alternative sehen. Also, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ja. Wir haben noch eine Frage aus dem Chat, Kevin. Mögliche Frage von Small Price. Gibt es deiner Meinung nach eine deutsche Identitätskultur? Gleiche Frage wie für den IBler. Also, was ist deutsche Identität oder Kultur? Also, es ist allerdings eine gute Frage. Ich sag mal so, was durchaus oder beziehungsweise wo die ganzen Asylbefürworter, oder nicht Asylbefürworter, sondern diejenigen, die ganze Flüchtlingspolitik relativ vorbehaltlos befürworten, wo die durchaus Recht mit haben, ist die Aussage, dass wir uns vielleicht von der Idee verabschieden sollten, dass Deutschsein etwas mit Rasse und Religion zu tun hat. Das ist erstens schlicht nicht so, und zweitens war es, denke ich, auch nie so. Wenn man sich mal anguckt, auf der einen Seite über Deutschland in der Vergangenheit, sei es jetzt, als die Türken vor Wien standen, als die Hugenotten nach Deutschland gekommen sind, das waren alles teilweise aus politischen oder religiösen Gründen Verfolgte, und es hat Deutschland auch nicht geschadet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch richtig, dass wenn jetzt über 1 Million Menschen nach Deutschland kommen, die mit der Kultur vielleicht nicht unbedingt so viel anfangen können und Weltbild teilen, was durchaus fragwürdig ist. Wie gesagt, ich drücke mich, was das angeht, auch immer so ein bisschen möglichst diplomatisch aus. Ja, klar. Dann, klar, kann diese ganzen Argumente auch vollkommen nachvollziehen. Nur das Problem ist, was ich, damit habe, wo findet man das gesunde Mittelmaß dazwischen? Dass es absolut kein Thema ist, dass wenn jemand hierher kommt, dass er sich gefälligst zu integrieren hat, die Sprache zu lernen hat, die Gesetze zu akzeptieren hat. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber das hatte ich ja letztes Mal schon angesprochen, dass das eigentlich gesunder Menschenverstand ist und dass man das eigentlich nicht ansprechen sollen müsste. Nur, wenn ich beispielsweise auch solche Sachen höre wie deutsche Leitkultur, das impliziert doch eigentlich, dass es in Deutschland noch andere Kulturen gibt, die sich unterzuordnen haben. Also ich sag mal so, wenn man die Gesetze achtet, wenn man sich mit der Kultur identifizieren kann, wenn man die Sprache spricht und alles, was noch dazugehört, dann hat man doch alles, was zur Leitkultur, zu dieser angeblichen Leitkultur dazu zählt. Und was soll da noch obendrauf kommen? Das würde ich gerne mal wissen. Was soll, beziehungsweise alles, was dem nicht entspricht, was ich ja dann unterordnen soll, das ist doch damit dann unvereinbar. Das ist das große Problem, was ich mit dieser ganzen Identitätsdiskussion habe. Falls ich die Frage damit beantworten konnte. Also mit solchen Sachen, dieses Ding zwischen, also man wird ja ganz gern entweder in die Deutschlandverrecke oder für das Reich-Ecke gestellt. Ja, aber dass es halt dazwischen noch Sachen gibt, die durchaus oder anders. Liege ich mit der Annahme richtig, dass die vulgäre Analyse sich mal als links bezeichnet hat? Das weiß ich nicht. Hat er zwischendurch, zwischendurch hat das mal erwähnt, dass er sich tendenziell eher als links sieht. Und auch, Querfront. Ja, nein. Ich persönlich halte das aber für völlig. Ich sag mal, man kann beides sein. Man kann eine Sozial- oder beziehungsweise Sozialreform für die kleinen Leute fordern, aber auch gleichzeitig stolz auf sein Land sein, wenn man das, um es mal so zu formulieren. So würde ich mich beispielsweise auch sehen, dass ich halt, die deutsche Kultur beziehungsweise Sprache und alles, was dazu gehört, ist absolut wichtig, aber halt Grundvoraussetzung, so wie die Tatsache, dass man in Deutschland gefälligst pünktlich kommen soll, das ist für mich absolute Basics, das muss man einfach beherrschen und alles, was oben drauf kommt. Die Weltraumaffen fangen auch immer pünktlich an, also fangen immer pünktlich an. Aber ja. Ja, in Anführungszeichen. Ne? Aber in etwa verstanden, worauf ich hinaus wollte. Ne? Die Sache ist, wenn man auf einmal anfängt, über solche Sachen, die eigentlich, wie gesagt, als Basics gelten, zu definieren, ob jemand hierher passt oder nicht, oder das zu überhöhen oder daraus etwas zu machen, was andere abwürgt, das finde ich dann auch so ein kleines bisschen gruselig. Und es gibt Leute, die das machen. Ja, ich meine, weißt du, mit Niedriglohnarbeiter, da haben wir ja europamäßig genügend Leute, die hin und her migrieren. Und Flüchtlinge, also Leute, die wirklich von Verfolgung bedroht sind, denen gebe ich auch gerne Unterschlupf. Das geben mir dann auch ein paar Steuereuros kosten. Aber das, was die Flüchtlingskrise war einfach nur ein Kontrollverlust und eine Regierung, wo niemand sich das vorstellen könnte, Verantwortung für irgendwas zu übernehmen, was irgendwer macht. Also so kam mir das vor in 2015. Weil ich, Die Sache ist doch hier beispielsweise bei der Flüchtlingskrise. Da hatte ich übrigens mal mit dem, dem Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Kriminalbeamte, das ist so ein bisschen was wie die Gewerkschaft der Kripo, geschrieben. Der meinte, dass die halt 3 Jahre bevor das losgegangen ist, also 2013, die Bundesregierung schon darauf hingewiesen haben, übrigens auch zusammen mit anderen Sicherheitsinstitutionen, dass da möglicherweise eine Flüchtlingskrise im Anmarsch ist. Hat die Regierung in irgendeiner Form im Vorhinein darauf reagiert? Nee. Und als dann die ganzen Flüchtlinge da waren, wo saßen die denn zum ganz großen Teil? In Serbien und in Ungarn. Übrigens dasselbe Ungarn, das jetzt sich vor ethnisch Fremden und hast du nicht gesehen, alles abschirmt. Ich meine, wie die Ungarn das handhaben. Ja gut, aber die haben halt auch historisch, sagen wir mal, schlechte Erfahrungen mit Muslimen gemacht, die in ihr Land kommen. Also, weißt du, so Eroberungskriege und so. Da kann ich das ja schon verstehen. Das ist so ein bisschen, also man tut dem Osten Europa das immer ein bisschen so fremdenfeindlich auslegen. Aber es ist halt so, wie wenn Litauen über Russland sich Gedanken macht, was denn der Russe schon wieder plant. Oder Finnland. Verstehe mich also, nicht falsch, Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche, dass der Nationalismus in Polen deshalb einen anderen Stellenwert hat als beispielsweise in Westeuropa, weil der Nationalismus in Osteuropa anders als im Westen nicht dazu geführt hat, dass, gut mit ein paar Ausnahmen wie beispielsweise in Ungarn oder Kroatien, dass ganze Landstriche in Flammen aufgegangen sind, sondern dass der Nationalismus beispielsweise in Polen und im Baltikum dazu geführt hat, dass die Nation diese Zeit überlebt hat. Erst den Nationalsozialismus bzw. Deutschland und später die Besetzung durch die Sowjetunion bzw. die Zeit des Kalten Krieges. Deswegen ist mir schon klar, aber Moment mal, trotzdem haben die Polen ja so eine Art AfD gewählt zur Regierung. Ne? Also sie haben eine Partei gewählt, die die polnische Kultur wieder in den Vordergrund rückt, vor dem Hintergrund unter anderem, dass die Polen sich weitestgehend von Russland bedroht fühlen. Zumindest interpretiere ich das so. Das ist also hast du Erfahrung, was Polen angeht? Ja, ich weiß. Also ich war öfters in Polen, ich habe auch mit ganz normalen Leuten da gesprochen und von denen war niemand muslimfreundlich, niemand. Keiner. Egal. Also ob studiert, nicht studiert, reich, arm, keiner von denen wollte Muslime in seinem Land haben. Und das war vor 10 Jahren. Da war noch keine Flüchtlingskrise. Also die Polen, das ist nicht so ein harmloser Nationalismus, wie du dir den vielleicht vorstellst, weil das ist so aus dem Widerstand geboren und so. Also die sind schon knallhart ausländerfeindlich. Da gibt es nichts. Ja, klar. Also da würden, wenn du da die Antifa hinschicken würdest, die hätte vor lauter Demonstrieren, würden die einfach tot umfallen irgendwann. Weil da gibt es nach deren Augenmaß nur Supernazis. Und natürlich gibt es auch Unistädte, wo es ein paar Schneeflocken gibt, aber also Landbevölkerung ist tiefst katholisch und rechts. Ich würde behaupten, salopp gesagt, Vereinigte Staaten von Europa, das wären Nazi-Kommunistenstaat. In Westeuropa sind überall die Marxisten auf dem Vormarsch und in Osteuropa sind überall die Nationalisten auf dem Vormarsch. Nein. Ja, russenfeindlich sind sie natürlich auch, also weil das sagt gerade jemand im Chat und das ist ja vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen, natürlich. Die haben auch absolute, also die mögen eigentlich niemanden, außer Leuten, die irgendwie Geld da lassen. Ja, weil sie mit allem von außerhalb, also die Balten, die Polen und auch die Großnationen auf dem Balkan nur negative Erfahrungen gemacht haben. Der Fairness halber, ja, ist mir alles bewusst. Aber ich bin in Stettin auch mit dem Taxifahrer gefahren, der dann meinte, guck hier, deutsches Gebäude, noch ein deutsches Gebäude. Was ein Glück, dass die hier waren. Haben wir dann alle herzlich gelacht. Ah. Nee, aber das ist also, da ist ja unser AfD-Anteil noch gemütlich gegen das, was da mit der PiS-Partei so alles vor sich geht. Das segelt alles auch so ein bisschen unterm Radar. Ne? Das kriegt man hier und da mal mit, aber da die Entwicklung da ist halt auch eine, die in Richtung weniger Meinungsfreiheit und weniger Free Speech geht. Ja, freie Rede ist wichtig. Egal, ob jetzt ein Linker oder ein Rechter anguckt, der meint, Artikel 5 ist doof. Ich bekämpfe alle. Ohne Spaß, Artikel 5 ist das Beste. Naja, aber mit Europa, also Polen, die Wiesengard-Staaten, die deutsche Wirtschaft ist ja eigentlich sehr stark auf die Wiesengard-Staaten angewiesen. Ich finde es immer so in den Leitmedien ein bisschen leidselig, wenn dann immer so abfällig über Osteuropa gesprochen wird. Weil ich die letzten Handelsberichte gesehen habe, waren die osteuropäischen Staaten, zumindest jetzt, was die größeren Unternehmen angeht, in einer eher untergeordneten Rolle. Die wichtigsten Handelspartner sind Frankreich, China, die USA. Aber die können Zulieferer für unsere Produkte sein. Also die helfen uns, also das ist die verlängerte Werkbank sozusagen. Und die haben mittlerweile aber auch eigene Firmen, die jetzt noch nicht so am Überkochen sind, aber die auch langsam groß werden. Vielleicht können uns ja die Polen unseren Wohlfahrtsstaat in Deutschland bezahlen. Das wäre mal nicht schlecht. In der Zukunft. Haben wir noch böse Fragen? Warte, ich habe noch eine Sache, die ich der SPD vorwerfen möchte. Der NSU-Skandal ist auch auf SPD gewachsen. Die Unfähigkeit, da durchzugreifen. Das spielt doch in dieselbe Frage von vorhin mit rein. Also. Ja, ich kann es dir raussuchen, aber da war nicht SPD da verantwortlich für die Ämter. Es ist auch schon älter, also es ist von Anfang 2000. Also. Und unter SPD, das war auch noch Schröder, wurde die Information, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat, weitergeleitet an die Amerikaner. Curveball. Jeder, der sich über Irak und über die Amis des Mauls erreißt, wird sich überlegen, warum die Deutschen den Amis Informationen geben und dann aber danach dann auch nicht irgendwie das größer in den... Wenn ich da mal kurz anhängen, eigentlich war das ja vom BND mit der Information versehen, dass diese Quelle, besagter Curveball, längst widerlegt ist. Das hat die eigentlich mit dazu geschrieben. Nur die Amerikaner haben sich halt so zurechtgebogen, dass der Irak halt doch noch über Massenvernichtungswaffen verfügt. Ja, da hätte Deutschland sich außenpolitisch emanzipieren können und mal den Mund aufmachen können und sagen können. Sich allerdings auch so, dass man da in der Vergangenheit, was weiß ich, eine selbstbewusstere Rolle hätte spielen können. Aber was das angeht, naja. Aber wir spielen ja auch mit der Türkei keine selbstbewusste Rolle. Der Erdogan, der möchte Faschismus wieder großartig machen und die deutsche Bundesregierung steht da und denkt sich so, ist das jetzt gut oder schlecht? Was macht man da? Was macht das mit uns? Ich glaube, die sind jetzt reformbedürftig. Du weißt so, keine Ahnung, wie ich mir ein Maß angucke. Ich weiß, ich reite über diese Anne-Will-Sendung drüber, aber Alter, der Maß, das ist so... ist einfach furchtbar. Dass sich kein Politiker traut, einfach mal zu sagen, Erdogan ist doof mit Faschismus. Grüße aus Deutschland. Grüße von Berlin. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Die Türkei hat ihren Nachbarländern schon Kriegsversprechen gegeben. Mit Karten, die sie veröffentlicht haben. Und dass sie neue Gebiete besetzen wollen bis 2023. Was in den Medien auch nicht so ordentlich auftaucht, ist das zum Teil... So, die habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber... Ja, das kommt auch nicht in deutschen Medien. Also muss internationale Presse lesen. Und in der türkischen Zivilgesellschaft habe ich jetzt auch schon mal ein paar Mal ein Video gesehen von Leuten, die über eine Endlösung für die Kurdenfrage plädieren, damit die Türkei für die Türken da sein kann, endlich. Ja, die Türkei hat doch da schon beste Erfahrungen, was das angeht. Ja, aber wo ist da die SPD? Wo müsste die nicht? Aber ich meine, die anderen machen es ja auch nicht. Es traut sich wieder keiner. Eigentlich bräuchte man jetzt wieder, es fehlt, ich habe das jetzt heute schon öfter gesagt, und das ist halt nicht nur in der SPD so, es ist in allen Parteien so. Es kommen nur noch Arschkriecher nach oben und alle, die einen Querkopf haben, werden einen Kopf kürzer gemacht, sobald sie die Macht der Etablierten bedrohen. Ja? Das ist so vielen Leuten in der CDU passiert und das passiert wahrscheinlich auch genug Leuten in der SPD, die wir nie zu sehen bekommen. Ich hoffe nicht, dass du einer von denen sein wirst, Kevin. Aber man hat mit so einem Querkopf in der Partei halt auch das nicht immer einfach. Ja. Aber wo sind diese Köpfe, die jetzt einfach mal auf den Tisch hauen und sagen hier, Alter, kannst du deine Nazi-Kacke alleine machen? Ja. Und wenn du hier einen Aufstand machen willst, dann hast du ganz schnell jeden, der hier einen Aufstand gemacht hast, vor der Tür stehen. Ja. Er hat ja, ja, das ist halt... Wir haben ja auch in Deutschland... Ich sag, meinst du, die ein Problem mit mir haben dann oder die dann da mitmachen wollen würden? Das kommt mal halt immer darauf an, dass du Ebene du vordringen kannst, mit wie viele Leute du mobilisieren kannst. Wenn du das nur in einem kleinen Kreis machst, dann geht dir das wie den Leuten, die Cäsar erstochen haben. Erst werden sie gefeiert und hinterher werden sie verdammt. Ja. Pass auf. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, ich habe das mal bei den Grünen passiert und da war so viel Intrige und so viel Gehacke, das war zum Kotzen. Das hat mich eigentlich schon in sehr jungen Jahren überzeugt, dass Parteipolitik nichts für mich ist. Hauen und Stechen. Wobei ich aber auch sagen muss, wobei ich aber auch sagen muss, wenn ich mir die Politiker angucke, das spiegelt aber auch sehr gut die deutsche Gesellschaft wieder. Diese Scheißapathie von den ganzen Leuten. Die Leute, die sich immer nur sagen, das lasse ich mir halt mal bieten, ich habe keine Ahnung, was soll ich denn tun, ich bin ja nur eine kleine Person, die wie so ein kleines kriecherisches Kind rumkrabbelt und sagt, ey, ich bin für nichts verantwortlich, ich könnte zwar in eine Partei gehen, ich könnte mich zwar einsetzen, ich könnte meinen Journalisten anschreiben, ich könnte zwar irgendwas machen, aber ich bin apathisch, ich gammel einfach nur rum, das wird schon nichts passieren. Das ist so ein bisschen also der deutsche Zeitgeist, der zurzeit da ist. Diese ich lass mir alles bieten, der Mars wird das schon richten, der und die Mutti und dann oder machen die Mutti. Das. Oder der Schulz. Nein, aber weißt du, diese Apathie, da würde ich mal gern sagen, ja, wach mal auf, macht mal was, irgendwie so, egal was, tretet in eine Partei ein, schreibt dem Journalisten, dass er doof ist, schreibt euren Politikern, dass sie doof sind, redet mit irgendjemandem darüber, dass es nicht in Ordnung ist, so wie die Zustände in diesem Land sind. Weil wir haben Weimarer Verhältnisse. Ich keine Ahnung, ob das jemandem aufgefallen ist, aber wir haben ehemalige Volksparteien, die niemand mehr ernst nimmt. Also das ist eher demokratiemäßig, ich weiß nicht so gut. Nee. Deswegen sage ich ja, die Einzigen, die wirklich was machen könnten, das wäre die Basis. Dann wird es vielleicht mal Zeit für einen Aufstand der Anständigen. Keine Ahnung. Genau da habe ich mir gedacht, jupp, jetzt machst du was. Wie gesagt, die SPD war, was das angeht, die erstbeste Idee, die mir eingefallen ist. Ja, und im Notfall kannst du ja auch noch Whistleblower sein, weißt du? Dann kannst du die anderen anschwärzen und einen Skandal provozieren oder so. Aber versuch die mal wach zu rütteln. Weil die ganzen alten Leute dort, die sind halt am Schlafen und am Rumdrucksen, während um uns herum so irgendwie Nordafrika brennt, in Libyen ist jetzt ISIS wieder am Start, Saudi-Arabien wird wahrscheinlich einen Bürgerkrieg bis 2020 haben, von dem, was die Regierung macht, Erdogan, Faschismus, Ukraine ist halt Ukraine und irgendwie wir haben Leute, die sich gemütlich machen in der Politik und sagen, wir müssen nichts ändern. Bring mal die junge Schwesig da in den Vordergrund. Das wirkt gut, weil die ist jung und das ist eine Frau, die sagt was über Gender. Das kommt gut an bei den Leuten. Also so kommt mir das an. So. Treibt den Mars und die Schwesig ins Meer, Mann. Ohne Spaß. Hey, hey. Aber die kriegen wenigstens Rettungswesten und einen kleinen Vorrat an Trinken. Ja, natürlich. Ein bisschen auch Menschlichkeit musst du auch solchen Monstern entgegenbringen. Ja. Nee, aber es ist wirklich, ich glaube, ich frage einfach auch nichts mehr, weil ich habe schon das Gefühl, ich bin viel zu böse, aber weil wie gesagt, ich kann das nur nochmal wiederholen, bei mir ist das eher Schmerz, ja. Trauer über den Zustand. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn es vielleicht dann, oder wenn es über eine Trennung geht, dass man sagt, hier MSPD, USPD ist vielleicht dann doch wieder das bessere Format. Keine Ahnung. Aber der Linke. So, das war unter anderem sowieso zum Teil auch meine Intention, sowas möglicherweise loszutreten. Sowas zumindest zur Sprache zu bringen, sie zur Debatte zu zwingen und sie dann zum Scheitern zu. Das würde auch wunderbar zu dem Weimar-Thema passen. Ne? Da könnte man, wenn dann die Antifa anfängt, Barrikaden in den Straßen zu bauen, da gab es ja jetzt die Woche schon einen Aufruf, irgendwo in Berlin, glaube ich, wo sie darauf aufgerufen haben, die Leute sollen ihren Sperrmüll an die Straßen stellen, damit sie besser Barrikaden bauen können, die Antifas gegen einen Nazi oder Rechtspopulisten oder was weiß ich, Demo. Ach, keine Sorge, die Bundeswehr hat heute bedeutend effizientere Waffen als damals. Ja, gut, nee, das ist ja auch seit zwei Tagen ist es erlaubt, Leute zusammenzuschießen, weil sie sich in gefährlicher Menge zusammenrotten in Europa. Was? Oh. Finde ich gut. Das endlich macht mal jemand was in Sachen Überbevölkerung. Weißt du? Ja, vor allem, weil die Bevölkerung in Europa zu näher war. Eingeführt von der Sozialdemokratie. Oh ja, USPD gibt's mit Sarah Wagenknecht, sagt jemand. Gibt es da irgendwie einen Link zu, oder dass ich das vielleicht auch mal nachlesen kann, weil Oh, ja, müsste ich raussuchen, kann ich dir später raussuchen. Habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Ich habe es die Tage in mehreren Quellen gelesen, dass halt im Zusammenhang mit mit der Übung, es gab ja eine groß angelegte Übung in München und an anderen Orten, wo die Bundeswehr zusammen mit Polizeikräften für den Terrorfall geübt hat. Muss mal, schau mal nach dieser Übung, dann findest du auch was über diese. Das kommt von der EU, glaube ich, insgesamt. Also sogar so, dass man dann, es könnten uns sogar Leute zur Hilfe kommen, sozusagen. Also wenn die Unzufrieden zu viele werden, die Bundeswehr schafft es nicht, dürften die Franzosen uns helfen. Mit ihren Soldaten. Aha, Hört sich okay. super Also wenn dann die Politiker zumindest nicht zu viele Leute aus Bürgerkriegsländern importieren würden, damit meine ich noch nicht mal mehr Syrien, sondern ich weiß nicht, Somalia oder so, dann keine Ahnung, wo das hinführen soll. Also keine Ahnung. Wählt jemand aus Somalia, SPD? Oder wählt er die Grünen? Weiß es nicht. Sollte man Somalia besetzen und dort für Recht und Ordnung sorgen, Staat wieder aufbauen, wenn da weiterhin Bürgerkrieg ist? Macht man sowas? Sollte man sowas in Nordafrika machen? Make Ich weiß Somalia nicht. great again. Shitpost Somalia Servers. Ja, Mann. Ja gut, ich sag mal, dass es vielleicht durchaus sinnvoll wäre, dafür zu sorgen, dass dieser Zustand dort endet, halte ich gar nicht mal für die schlechteste Alternative. Also, ich glaube, dass wir darüber übereinstimmen, dass das so da nicht weitergehen kann. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Wie man Nee, es dann braucht mal Recht und schlussendlich macht. Ordnung. Ja, bloß wie wird es herstellen? Wie wird es herstellen unter islamistischen Terrororganisationen wie beispielsweise der Al-Shabaab? Dass man sowas wie in Afghanistan, wo man relativ planlos und ziellos reingegangen ist, nicht nochmal machen kann, das ist mir schon klar. Nur irgendwas muss man da am Ende machen. Irgendwie muss man es versuchen anzugehen. Und zumindestens, sag ich mal, wie das gegenwärtig in Mali zumindest probiert wird, dass man größtenteils afrikanische Kräfte die Arbeit am Boden machen lässt, beziehungsweise den Kontakt zur Bevölkerung suchen lässt. Und wir Deutschen mit unserem Hightech-Equipment, sag ich mal, machen Aufklärung, Unterstützung, Medivac und dergleichen, halte ich für einen bedeutend besseren Ansatz, beziehungsweise noch Ausbildung, als das, was man in Afghanistan gemacht hat, wo man praktisch alles übernommen hat. Von dem Versuch, die Sicherheitslage in einem Land zu gewährleisten, wo man weder die Sprache spricht, noch die Kultur kennt, noch in irgendeiner Form Kontakt zur Bevölkerung kommt. Ja, wobei Afghanistan auch ein blödes Beispiel ist. Wenn Pakistan nicht dauernd Menschenmaterial nachschicken würde, die für Allah Akbar sterben wollen, dann wäre Afghanistan seit Jahrzehnten befriedet. Dann hätten vielleicht sogar die Sowjets es befrieden können. Also, das ist halt ein schwieriges Beispiel dort, weil halt Pakistan immer Leute nachschickt. Also, Also wenn die dort eine man hat sichere schon. Grenze hätten, wenn die dort eine Mauer hätten, dann wäre Afghanistan great again. Ohne Spaß, es ist so salopp, wie das daher gebrabbelt ist. Aber ja, das ist halt Dschihadismus, keine Ahnung. Wenn aus dem Nachbarland dauernd Kämpfer nachkommen, das ist halt schwierig, dort was hinzubekommen in Sachen funktionierender Staat. Wobei Afghanistan auch nicht ganz so unsicher ist. Gibt schon Teile, wo man sich aufhalten kann. Also. Ja, da wo die Volksgruppe, aus der sich die Taliban größtenteils rekrutieren, nämlich die Paschtunen, nicht anwesend sind, nämlich die Region im Westen, wo größtenteils Perser leben, bei Herat, und im Norden bei Mazar-e Sharif. Genau. Die ganzen Regionen, wo es permanent kracht und wo auch die Taliban und der IS größtenteils aktiv sind, das sind die Regionen im Süden bei Kandahar und im Osten rund um Kabul. Mit Grenzen zu Pakistan. Pakistan, großartiges Land. Also ich habe es jetzt gerade hier nochmal nachgeguckt. Das ist noch nicht in Kraft, das Ding. Das ist ein Szenario aus dem Weißbuch der EU für die zukünftige Entwicklung von Juncker. Die Sache mit der inneren Repression in der Militärpolitik. Also noch ist es nicht so weit. Ich Das sag ist mal, nur vor ein paar das was Tagen mit. rausgekommen, dieses Ding. Deshalb habe ich es. Habe ich es falsch interpretiert? Ich kann noch nicht. Die Sache ist, dass das, was halt immer diskutiert wurde mit dem Bundeswehreinsatz im Inland, wenn wir uns mal Sachen angucken, wie beispielsweise was weiß ich, Truppentransporte durch Deutschland oder Hochwasserhilfe oder Katastrophenschutz, dann würde die Bundeswehr so oder so, beziehungsweise ist bereits im Innern eingesetzt worden. Oder wie will man das denn sonst bezeichnen? Weißt du, von daher, diese Szenarien gibt es ja so oder so. Und ich sag mal, für so Sachen wie Terrorismus bezweifle ich mal, dass dann wirklich die Bundeswehr herangezogen werde. Unter anderem deshalb hat man ja in der Vergangenheit die Polizei dazu befähigt, mit beispielsweise GSG 9, MEK, SEK und dergleichen halt selbst das zu machen, was normalerweise in beispielsweise Frankreich die Armee in so einem Fall übernimmt. Weißt du, da kriege ich jetzt so Bilder, ich bin ja in den 70ern aufgewachsen zum Teil und in den 80ern, als es die RAF noch gab. Und ich stelle mir vor, wie unsere Truppe so eine Situation handeln müsste. Da wird mir Angst und Bange. Ja. Wird also nicht. Ich wüsste nicht, wie die Nahles und der Siggi und hier der Maizière und wie die irgendwie so einen Krisenstab bilden wollen, um da wirklich dann auch zu reagieren. Dann sitzen die ganze Zeit da und schweigen sich an und wer als erster sich bewegt hat, verloren. Und muss dann rausgehen und irgendwas sagen. Oh, nur sitzen die dann da und sagen, die haben Fake News von Putin gelesen, deswegen wollen dann konservative Muslime plötzlich hier salafistisch werden und dann sogar zum Dschihad übergehen. Also ich sehe es auch in Frankreich noch am Kommen, dass du dann irgendwann dann eine Überreaktion hast vom Staat und dann hast du deinen Bürgerkrieg am Laufen. Das ist ja genau das, was sie ja machen wollen. Also was ja und sozusagen, wenn ihr mich nicht reinlässt, dann mache ich einen Aufstand. Ja, gut, da kann man jetzt allerdings auch mutmaßen, ist das jetzt von einigen hellsichtigen Stellen, sage ich jetzt mal, eine vorauseilende Reaktion auf Sachen, die möglicherweise aufgrund dieser Flüchtlingskrise vielleicht passieren könnten. Ja, Stichwort radikalisierte, ne? Und oder was weiß ich. Sind das nur Sachen, die mal irgendwann so, ja, wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir dies und jenes könnten und na, vielleicht sollten wir das mal irgendwie, was weiß ich. Da können wir jetzt nur mutmaßen. Da, was weiß ich, wenn man nicht an verantwortlicher Stelle sitzt, kann man da wahrscheinlich auch nicht wirklich viel zu sagen. Ich persönlich halte es nicht für sehr realistisch, dass wir in den nächsten Jahren einen Bürgerkrieg bekommen. Wir haben selbst bis ins Jahr 2050. Bis ins Jahr 2050 sind Teile von Nordafrika und des Mittleren Ostens nicht mehr bewohnbar. Ich frage mich, ob die Leute alle nach Afrika flüchten oder nach Europa. Und wenn Erdogan seine Kriegspläne, die er schon öffentlich angekündigt hat, auch tatsächlich wahr macht, dann wird es auch noch interessant in Deutschland. Dann kriegen wir dann französische Truppen, polnische Truppen, die Türken internieren. Das wird noch interessant. Also ich habe eine sehr düstere Aussicht, aber vielleicht bin ich auch einfach nur pessimistisch. Also ich hoffe immer sehr oft, dass ich nicht recht habe, um ehrlich zu sein, aber ich finde die Situation in Europa nicht so gut. Auch in Deutschland nicht ideal, würde ich behaupten. Also ich, ja, so keine Ahnung. Ich bin auch froh, dass wir eigentlich sogar solche Gesetze haben. Wenn sich die Leute dann denken, ha, da ist zu viel Macht für den Staat, warum bräuchte er denn das? Dann denkt bitte über die Probleme nach, die wir haben und denkt über den Maß nach, wie gut er die lösen kann oder über Mutti. Mutikratie, wir leben in einer Mutikratie und Schulzismus soll uns helfen. Ich keine Ahnung. Ich bin eigentlich bei der Wahl, bin ich sogar zufrieden, wenn einfach nur die Grüne unter 5% fällt. Da wäre ich schon. Wäre so geil, ich würde mich so totlachen. Ja, da würde ich. Dreimal nach. Ich würde alles akzeptieren. Ja, ich würde alles akzeptieren. Hauptsache grün unter 5. Da wäre ich. Das wäre einfach, weißt du, da würde ich mich wieder sicherer fühlen in meinem Land. Du ganz ehrlich, so sehr wie beispielsweise in Baden-Württemberg die Grüne mit Kretschmann den Großkonzern dahinterher rennt. Für mich ist die Grüne inhaltlich keine linke Partei mehr, was das angeht. Vielleicht gibt es diesen Gender-Blödsinn in der Partei noch sehr, sehr stark vertreten als, sag ich mal, restlinke Bewegung, aber die Grünen sorry, das ist für mich inzwischen so eine neokapitalistische das sind sie vegane, auch. Also, konservative Partei geworden. So eine vegane in meinen CDU. Augen ist auch, in meinen Augen ist auch dieser Gender-Kram halt, ist halt Kulturmarxismus. Das ist eine Psy-Op, um den Leuten Scheiße zu verkaufen. Und jede Partei, die es in ihrem Parteiprogramm hat, will dich über den Tisch ziehen. Also so sehe ich das. Gender ist halt so ein Hütchenspiel, was du den Leuten erzählst, damit sie abgelenkt sind, während du ihnen in die Tasche greifen tust. Das ist genau das, was die Grünen machen. Oder die SPD. Ja, ich habe das ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich glaube, die Grünen sind einfach durch. Also wir versuchen erneuerbare Energien zu pushen, wir trennen unseren Müll, wir wollen saubere Autos und so. Wir sind soweit. Danke für die Anregungen und macht's gut und genießt die letzten paar Jahre. Sonst, die Grünen sind unnütz. Und zeigt ja auch eigentlich, dass das mit Linkssein einen Scheißdreck zu tun hat, dieses Progressiventum. Weil du kannst bei den Grünen sein, du kannst progressiv sein, aber das schließt Linkssein im Sinne des Wortes einfach aus. Ach. Ja, ich weiß nicht, wollen wir weiter über die politische Landschaft in Deutschland jammern oder wollen wir noch kurz den Weltfrauentag erwähnen? Oder? Also ich hätte noch eine Frage, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr schon darüber geredet habt, aber ich würde gerne nochmal über soziale Gerechtigkeit reden. Haben wir angeschnitten am Anfang, aber stell einfach deine Fragen, würde ich sagen. Ja, im Prinzip war das ja am Samstag, Sonntag schon gesagt, dass diesen Talking Point da oder diesen Marketing-Spruch von wegen soziale Gerechtigkeit sei der Markenkern von der SPD. Also den habe ich halt auch schon häufiger gehört. Ja, wie würdest du das denn definieren, sage ich mal? Weil also ich sehe da auf jeden Fall diese Geschlechterpolitik halt auch drunter gefasst und ich weiß nicht, ob man das trennen kann oder ob das angestrebt ist, das zu trennen. Da habe ich jetzt die Frage ehrlich gesagt nicht so wirklich verstanden, wie du das jetzt meintest. Ja, soziale Gerechtigkeit ist ein großer Talking Point in der SPD. Was denkst du über die soziale Gerechtigkeit? Und ob soziale Gerechtigkeit als Begriff das nicht impliziert, dass du Gender-Mainstreaming auch mit einkaufst? Also ich absolut nicht, nein. Ich wäre zwar gesetzt dem Fall, dass das mit der Automatisierung wirklich so kommt, wie die düstersten Horrorszenarien das ausmalen, dass dann, was weiß ich, 50% der Jobs effektiv wegfallen, würde ich vielleicht auch drüber nachdenken, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Das ist dann aber eher eine pragmatische Ansicht. Und sich sozialen Frieden zu kaufen. Für mich. Ja, na klar. Für mich hat das meines Erachtens nach nichts, also Gender Mainstream und das hat nichts miteinander zu tun. Ihr habt es doch schon gesagt, was das für Gefahren zum Beispiel für Artikel 5 mit sich bringt. Nein, meines Erachtens nach hat das nichts mit zu tun. Und hier sehe ich gerade noch, kurz, wenn ich mal einhaken darf, eine Frage. Den Guido Reil, falls damit jetzt der SPD-Abgeordnete aus dem Ruhrgebiet gemeint ist, der zur AfD übergelaufen ist. Ja, sagt mir was. Nein, kann ich nicht verstehen, warum man das macht. Auch in Anbetracht der Gründe, die er genannt hat. Ich persönlich kann es nicht verstehen, nein. War das dieser aus Essen, der da irgendwie schon länger versucht hat? Ja gut. Der auch mal in der Talkshow war, ja. Das, so ja gut, ich verstehe das schon irgendwo, ja. wenn du dann so gegen Wände läufst überall und das habe ich ja vorhin gesagt, als so jemand kommst du nicht weit und wenn du dann das Maul aufmachst und sagst, bitte nicht noch mehr in mein Viertel, weil mein Viertel ist schon extrem belastet durch die Spannungen, die damit halt auftreten, wenn du viel Parallelgesellschaft auf einem Platz hast. Und niemand hat ihm zugehört und er hat sich verantwortlich gefühlt für die Leute, die da wohnen. Und wir haben ja gerade letztens erst aus dem Ruhrgebiet diesen Fall besprochen, wo diese Jesiden von irgendwelchen Libanesen vertrieben worden sind und solche Sachen. Also ich verstehe schon, wenn jemand dann irgendwann so frustriert ist und hinschmeißt. Ja, oder hier guckt ihr den anderen an, hier den Peach, der bei der Linken die ganze Zeit war und aber dann jetzt bei der AfD ist. Also manche Leute, keine Ahnung, die ich meine, ich bin ja auch irgendwie geredpillt worden, aber ich glaube, bei manchen ist das dann eine Überdosis, die sie einfach nicht vertragen. Also, ich sag mal so, mir ist persönlich ein Licht aufgegangen, nicht unbedingt, seit ich jetzt hier auf Fulgera Analyse gestoßen bin, mich mal so mit seinen Argumenten ein bisschen auseinandergesetzt habe, sondern tatsächlich bei der Einzelfallkarte. Und als ich festgestellt habe, dass ich blind und völlig wahllos auf jeden Punkt klicken konnte und dahinter stand immer eine Polizeimeldung. Und ich dachte so... Aber das sind doch alles okay. Fake News. Die Polizei verbreitet doch nur Fake News. Einzelfallkarte ist komplett alles nur Fake News. Mhm. Das ist russische Propaganda, damit du die Schwesig nicht wählen tust. Ja, mhm. Aber mal Spaß beiseite. So. Ja, aber so steht es doch in den Medien. Weißt du, was das für eine Arbeit ist? Der Chris macht das ja. Der Chris fälscht die ganzen Polizeiberichtsseiten für die Einzelfallkarte und der Abel malt sich dann Geschichten aus, die da auf den Polizeiberichten stehen. Weißt du, was die Jungs arbeiten die ganze Woche? Ja. Das ist nicht so einfach, sowas zu koordinieren. Kriegen wir dann auch wenigstens Mindestlohn? Nee, die habe ich als Werkverträgler angestellt. Das kommt mich billiger. Wir werden nur im Einzelfall bezahlt. Das ist ja, genau. Abkehren. Nein heißt nein, Chris. Ich habe es dir gesagt. Nee, aber das ist so lustig, dass auch immer noch Mainstream-Medien schreiben, dass diese Einzelfallkarte angeblich Fake News ist. Und das siehst du jeden zweiten Tag wieder irgendwo. Das ist der Hammer. Also... Ja, und gerade hier, ich meine, bei mir vor der Tür, 30 Kilometer weiter heute, Mann sticht anderen Mann nieder. Polizeibericht, 2 Afghanen. Ja, danke. Diese Hoax-Map, die haben sie einen Grimme-Preis gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Die war auf jeden Fall nominiert. Ja, aber hätten sie doch beim Namen schon merken können, dass das irgendwie faul ist. Ne? Hoax. Ja, die Hoax-Map, das Geniale ist, die Hoax-Map, die hat, was war es, in 2 Jahren haben wir 16 oder 24 Fake News, die in Deutschland rumgegangen sind, die man eindeutig als Fake News identifizieren kann, also mit Absicht, Leute zu täuschen in 2 Jahren. Und dann hast du die Einzelfallkarte und dann erzählst du den Leuten, alles ist gut, alles ist in Ordnung. Ich meine, meine Mutter, die geht auf die 70 zu, die wurde von Flüchtlingen angepöbelt, weil sie Grüß Gott gesagt hat. In Baden-Württemberg sagt man halt Grüß Gott, aber das hat da nichts unbedingt mit Gott zu tun, sondern einfach nur Hallo. Und dann wurde sie angepöbelt von Flüchtlingen. Weißt du, das ist so, ich keine Ahnung. Meine Frau, die war am Bahnhof in Stuttgart und dann hat ein Schwarzafrikaner ist dann mit seinem Penis schwingend auf sie zugelaufen. Und dann ist sie weggegangen, ist zu den Bahnangestellten gegangen und meinte, hey, da läuft einer rum mit seinen Eiern draußen und gammelt Leute an. Und die Bahnangestellten meinten, das ist nicht unser Bereich, da passen wir nicht auf. Und meine etablierten Politiker, die sagen, alles ist in Ordnung, du musst nur stillhalten und ruhig halten, lass dir ruhig alles das Blaue vorlügen, alles ist in Ordnung. Deutschland geht so gut wie noch nie, während wir 50% Altersarmut von der arbeitenden Bevölkerung erwarten können, wenn die Leute in Rente kommen. Und das kann ewig so nicht weitergehen. Keine Ahnung. Also, absolut, ja. Das, ja, Politik. Sollen wir noch über den Frauenwelttag sprechen? Die Sache, schon, wenn ich das nochmal kurz einwerfen darf, die Sache ist am Anfang, wo das halt aufgekommen ist, ich kenne halt beispielsweise auch aus Magdeburg ein paar Flüchtlinge, die eigentlich in diese Krisenkategorien, nenne ich es jetzt mal, reinfallen, halt Jugendlichen alleine, ehemalige Studenten aus Damaskus. Sage ich aber auch gleich, die nehmen das Thema Islam absolut nicht ernst oder nicht wirklich ernst. Und die sind eigentlich auch nur da, weil sie halt, wenn sie da geblieben wären, entweder für Assad oder den IS hätten weiterkämpfen dürfen. Und ja, der IS ist auch in Damaskus aktiv. Und die wollen halt oder wollten halt so schnell, wie es nur irgendwie geht, die Sprache lernen, sich integrieren und hier ihr Studium, wie es nur irgendwie geht, fortsetzen können. Weil die halt auf den Krieg in ihrem Land, wirklich beim allerbesten Willen, was ich auch verstehen kann, keine Lust haben. Die Frage ist, was macht man dann mit solchen Leuten, die halt schlicht vernünftig sind? Also ich möchte Ihnen gerne eine Chance geben. Und so. Ich frage mich, wenn die Vernünftigen alle aus Syrien abhauen, dann ist das Ergebnis halt auch nicht unbedingt intelligent. Aber ich würde die jetzt auch nicht abweisen wollen, weißt du? Ja, haben die eigentlich was über moderate Rebellen gesagt? Das würde mich interessieren. Nicht wirklich. Und der Witz ist ja, ein paar von denen halten auch tatsächlich eher noch zu Assad. Ja. Das ist ja der Witz bei Assad. Assads Regierung hat überreagiert, dass die ersten großen Demonstrationen da waren, weil während den Demos, die auch gerechtfertigt waren von Demos her, hattest du kleine Gruppen von Leuten, die extrem auf Gewalt aus waren. Und die haben sozusagen den Bürgerkrieg angetreten, weil die Polizisten attackiert haben. Und dann hat die Polizei auf die Menge eingedroschen und dann hast du dann nach einer Weile eine Gewaltspirale gehabt. Deswegen kann man so Gruppen wie Antifa zum Beispiel auch nicht unbedingt als ordentliche, gute Gruppen sehen, weil ihr seid so Leute, die wahrscheinlich auch eine Gewaltspirale ankicken könnt, wenn es dann mal so weit ist, dass genügend sozialer Sprengstoff in der Gesellschaft vorhanden ist für einen Bürgerkrieg. Ja, das, ich sag mal, das müssen nicht mal unbedingt so syrische Antifa-Typen, wenn man das so nennen möchte, sein, sondern zumindest das, was ich gehört habe, wie gesagt, alles vor dem Hintergrund, das ist alles subjektive Berichte, weil ich halt nicht, ich weiß nicht, was da unten abgegangen ist. Aber zumindest das, was ich mitbekommen habe, sollen die da wohl, also die syrischen Behörden, bevor das da losgegangen ist, Kinder und Schüler, die halt irgendwelche Graffitis aus Langeweile gesprüht haben, das war kurz bevor, kurz nachdem in den anderen arabischen Ländern halt die Aufstände losgingen, wo die syrischen Behörden halt relativ, verständlicherweise, relativ nervös geworden sind. Ja, und dann haben die halt einfach mal aus den Familien und den Schulen heraus die Kinder eingesperrt und teilweise auch gefoltert, zumindest wenn man den Berichten von Amnesty International glauben darf. Und da kann ich schon verstehen, dass die Leute dann einfach pisst sind, wenn sowas passiert. Ja, natürlich. Das Problem ist nur, dass Assad, der hat ja auch viele Dschihadisten aus dem Gefängnis freigelassen, die auch gefoltert worden sind, weil er angenehmer sein wollte als Herrscher. Und die haben ja dann auch einen Bürgerkrieg in Irak von sich getreten. Und da weiß man dann auch nicht, war das eine Strategie vom Assad, wirklich freundlicher, angenehmer zu sein? Oder das, hat der Dschihadisten auf den Irak losgelassen, die dann wieder zurückgekommen sind? Das denke ich offen gesagt nicht, weil wenn man sich mal die Politik im Irak anguckt oder beziehungsweise die Ereignisse vor dem Einmarsch des IS, dann sieht man eigentlich, dass die Schiiten, die ja die Bevölkerungsmehrheit im Irak stellen, sich sozusagen eigentlich nur an den Sunniten gerecht haben für die Unterdrückung unter Saddam. Und der Witz beim IS ist ja auch, dass mal abgesehen vom religiösen Führer, das ist der einzige, der wirklich aus religiösen, also der einzige religiöse Fanatiker in der Führungsriege des IS, zumindest war das lange Jahre so. Der Rest darunter, die Kommandoebene, sind ehemalige Offiziere von Saddam aus der Baath-Partei, die halt unter den Amerikanern, beziehungsweise dann unter den Schiiten entlassen und diskriminiert wurden. Und ja, was sollen die dann halt machen? Die haben halt jahrzehntelang gelernt, wie man einen autokratischen Staat führt. Die werden sich natürlich jetzt nicht in so eine Demokratie einfügen können. Also, ja, die waren halt machthungrig. Also, ich meine, ja, was sollen die halt machen? Also, Sagen, dass es Heilige sind oder so. Aber was sollen die halt machen? Ich verstehe den Gedanken, aber es ist halt auch sehr entschuldigend für keine Verantwortung darüber übernehmen, dass man Bürgerkrieg. Nee, was ja, ich will ja gar nicht stören, aber wollten wir nicht noch über die SPD reden? Nee, nur ganz kurz. Weil wir sind jetzt in Syrien da. Ich sag mal, dass das Klima war, oder beziehungsweise die Umstände waren halt einfach günstig, das wollte ich damit ausdrücken. Das soll beim besten Willen keine Entschuldigung für irgendwas da unten sein. Es soll nur erklären, verständlich mal, wie es dazu gekommen ist. Und ich sehe halt die SPD als eine Partei, die Politik gemacht hat, ähnliche Zustände in Deutschland zu haben, um ehrlich zu sein. Aber ja, ich hoffe, dass du die reformieren kannst. Also sind auch ein gutes Stück davon entfernt, dass wir ein Pulverfass werden, aber so weit auch nicht mehr. Ja, sollen wir noch über den Weltfrauentag reden? Oder sollen wir SPD abhaken, soweit? Ich denke mal, Weltfrauentag können wir am Sonntag abhandeln, oder? Ja. Aber es gibt viel zu lachen, auf jeden Fall. Ja, und zu weinen. Ja, dann lassen wir das Bonbon eingewickelt. Könnt ihr euch am Sonntagabend reinziehen um 6, wie immer pünktlich. Na, nun gut, will noch irgendwer was Kluges sagen, so irgendwie ein Statement oder so was Schlaues oder was Dummes? Oder wer ihr wart, sagt mal was, schild mal irgendwas. Ich bin Abel, ich bin, keine Ahnung, ich bin hier. Ja, ich habe was zu schildern. Und zwar, es gibt jetzt die Dokumentation, so Red Pill, auch on demand zum Anschauen. In Deutschland nur bei Vimeo, aber halt bei Vimeo für 4 Euro und zum Ausleihen und für 12 Euro zum Kaufen. Link habe ich schon in unser Video gemacht, was wir, also mit unseren kleinen Interviews. Da ist da jetzt gleich ganz oben auch ein Link auf die Vimeo-Seite. Ansonsten kann man die sicherlich auch ergoogeln. Schaut euch den Film an. Das ist ein guter Film. Unser Gast war der